Bei dieser Art wissen wir ja, von Musik wissen wir immer nie, wann ein Song zu Ende ist. Ich warte mal, bis der Hebel sich da hebt. Das ist schon wieder der neue Song, oder? Kann ich mal hebeln? Ja, den Hebel mal. So! Endlich Schluss. Wir gleich. Schwupp schon! Sieht da Rotlicht! Morgen ist er gerade, oder? Natürlich. Genau. Tag, Johnny! Hallo, Jürgen. Schön, wa? Dass wir wieder mal hier nach Jahren quasi der Enthaltsamkeit. Na nee, das letzte Mal, wir treffen uns ja auch nur noch, wenn es um so irgendwie Sachen geht. Wenn einer stirbt. Stimmt. Oder wenn jetzt gewissermaßen die großen historischen Themen zu behandeln sind. Die Welt bewegen. Die 90er Jahre. Aber du bist sofort am Meckern über Hip-Hop, hast überhaupt nicht zugehört in der letzten halben Stunde. Stimmt. Naja, da muss man. Ich habe neulich gerade irgendwie erklärt, es gibt drei Wege zur Wahrheit zu gelangen. Okay. Die eine ist gewissermaßen der kontemplative Weg. Du setzt dich hin und kickst. Bis du denkst, du hast es begriffen. Ist sowieso so Natur, den Lauf des Flusses verfolgen und so weiter. Mhm. Das andere ist ja destruktiver Weg. Mhm. Aufmachen, kicken, was drin ist, dann funktioniert es zwar nicht mehr, aber man ist schlauer hinterher. Okay. Und der dritte Weg ist der konstruktive, dass man einfach irgendwas so herstellt, stark behauptet und dann ist es irgendwie auch eine Wahrheit. So, da muss man jetzt nicht gehört haben, da muss man sich jetzt nicht so kontemplativ zur Hip-Hop war. Eine starke These über Hip-Hop. Aber eine starke These über Hip-Hop, ne, da ist diese Konstruktion. Wahrheiten bauen. Aber das ist richtig. Aber jetzt willst du dich doch nicht etwa zur letzten. Doch, das war konstruktiv. Ja, moralisch war natürlich destruktiv, das verstehe ich schon, aber jetzt gewissermaßen von diesem Weg der Erkenntnisgewinnung oder eigentlich bei mir wird der Erkenntnisproduktion, der Wahrheitsproduktion. Warte, gewissermaßen konstruktiv. Ich habe eine Wahrheit hergestellt. Da kann man sich jetzt anschließen oder nicht? Die anderen können es jetzt quasi nur wieder kontemplativ machen. Es war gewissermaßen konstruktiv. Das kann man schon es war gewissermaßen konstruktiv und es war das alte Prinzip, erstmal große Fresse haben, oder? Ja. Ja. Tag, den Johnny! Den schließe ich mich dann auch an. Tag, Jürgen. Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Das ist eins der wenigen Überbleibsel aus den 80er-Jahren. Aus den Anfang der 90er Jahre, muss man ja schon ehrlich sagen. Ja, irgendwie ist ja hier wilde 90er-Woche auf Fritz. Das heißt, wir werden uns heute auch irgendwie mit den 90ern beschäftigen, in der bewährten Art, in der wir ja immer irgendwie Radio machen, tendenziell eher unvorbereitet, konstruktiv, unvorbereitet, aber dann doch den Nerv der Zeit treffen. Wir werden hier auch ein bisschen rumtelefonieren und alles. Mir ist es nicht mal gelungen, trotzdem ich die Kollegin Beck so inständig gebeten hat und mit der auch Einschränkung, ich weiß ja, das macht dir keinen Spaß und du kannst es nicht so Ankündigungstexte schreiben. Mir ist es nicht gelungen, einen Ankündigungstext für die heutige Sendung zu schreiben. Erstaunlich ist ja doch, dass... Ich habe auch nicht getraut, jetzt mal nachzukicken auf den Fritz-Seiten, ob es irgendwie oder wie das angekündigt ist. Kann ich gleich mal gucken, aber erstaunlich ist ja doch, dass du dich, ich habe ja immer gedacht, du könntest nur bei Fritz arbeiten. Du wärst so jemand, der... Sag mal, hältst du mich für behindert oder was? Nee. Was ich damit meine, ist, dass das, was du dir leistest im Vergleich zu den Kollegen, also ich gehörte ja auch selber mal dazu, zu den Kollegen, die sich was geleistet hat gegenüber den Kollegen, aber das ist schon erstaunlich, dass es immer wieder durchgeht. Und ich dachte, naja, aber man, ich kann eben, ich kann immer, also sowas kann ich nicht. So quasi Selbstbeschreibung. So, guck mal, da passiert mir übrigens immer, ich gucke gerade bei fritz.de, dann klicke ich auf Webcam und man sieht nix. Woran liegt denn das? Die hängt da, obwohl die Überwachungskamera hängt doch irgendwie da. Ja, wir sind, wo hängt die jetzt? Siehst du die? Da. Sieht man da was? Da oben. Achso, da. Nee, man sieht die ist auf mich gerichtet, oder? Die ist auf dich gerichtet, man sieht dich aber nicht. Mich würde man nicht Warum sehen. Warum denn? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt auch gleich mal nach. So, jetzt gucken wir mal aktuell. Die neuen Seiten sind übrigens nicht gut. Mann, jetzt fangen wir hier gleich wieder an. Naja, jetzt, wenn wir das jetzt hören, sag mal, dann krieg ich doch den Ärger. Wieso kannst denn du? Ich bin unabhängiger Kritiker hier und ich kann sagen, dass das von der Usability her unter Warum aller ist denn da keiner? So, lass mal kurz gucken. Sag mal, das ist aber wirklich ein bisschen unglaubwürdig. Genau, wo finde ich denn jetzt zum Beispiel die Ankündigung? Dann gucke ich hier irgendwie auf aktuell, da steht dann könnte helfen. Vielleicht bei Programm? Sollen mal bei Programm Programm, okay. Jetzt auf Fritz. Blue Moon. Bom. Aber Blue Moon ist ja Blue Moon wahrscheinlich, wa? Ja, ist so ein Standardtext. Wenn du keinen schreibst, dann kriegst du halt einen Standardtext. Ja, naja. Steht hier mit Jung. Und wenn du was... Hier steht doch... Nee, da stehe ich. Grenzenlose Gucke. Möglichkeiten. Sprechfunker Kuttner hat für heute... Mit Johnny Häusler und vor allen Dingen Häusler richtig geschrieben. Beide, erstaunlich. Beide wollen mit euch reden. Oh, schon mal wieder eine kühne Unterstellung. Über die 90er Jahre. Das grenzenlose Jahrzehnt. Und aber das von mir ist kein Foto drin. Das ist aber so ein Text, hätte ich aber eigentlich auch hinkriegen können, oder? Wollte ich gerade sagen. Scheiße, das kann ich nicht. Ach Gabi, ich kann sowas nicht, du weißt doch. Ach mal, hat die Kollegin Beck aber echt einen schönen Text gezaubert, oder? Du bist einfach zu faul. Da freue ich mich. Ja, das kommt dazu. Aber wenn wir schon eine bestimmte Form von Faulheit im Medium der 90er sind. Wir haben praktisch schon... Ich erkläre mal eben das Johnny. Internet zum 90er-Medium. Ich habe nämlich auch eine Blitzumfrage online gestartet. Ne? Wie denn? Und ich habe ja so ein Weblog, also so ein Online-Tagebuch, was bei mir eher so ein Online-Monatsbuch ist, weil ich da irgendwie nur einmal im Monat zu komme oder so. Also jedenfalls sehr unregelmäßig. Kann man nicht sagen, wo das ist, wie das heißt? Spreeblick.de. Und das ist aber extrem, das ist natürlich extrem schlecht besucht, weil interessiert keinen. Also das ist wirklich auch irgendwie. Das so. Weiß keiner. Manchmal nette Sachen, aber auch oft Gefasel. Jedenfalls kann man daran sehen, dass es keiner liest, weil an der Umfrage haben sich beteiligt bisher. Ein Leute. Ah ja. Ja. Und was sagt der Ene? Der sagt... Umzug nach Berlin. Umzug nach Berlin, Oktober 98, mein erster fester Job. Songs, absoluter Lieblingssong der 90er, wir sind hier nicht in Seattle, Dirk. Und da haben wir dann auch schon eine wichtige Band der 90er genannt. Genau. Nämlich so. Tokotronic. Aber wir haben da praktisch überhaupt noch nicht angefangen, außer dass wir jetzt irgendwie quasi das Intro da gehört haben. Vielleicht sollten wir doch mal eine Musik machen. Genau, du hast wie ja eigentlich steht alle ganz schön. Ein Song aus den 60ern rausgesucht. Genau, ansonsten habe ich dir noch was mitgebracht, das kriegst du aber erst, wenn der Song zu Ende ist. Ein Song aus den 60ern. Na klar. Iggy, ja stimmt, eigentlich ja. Louis aber warum? Ja, aber warum steht dann da, dass der Text nicht von ihm ist? Trotzdem, wenn man genau hinhört, muss er ja von ihm sein, oder? Live After Bush and Gorbatschow war oder so? Ja. Du hast ja zitiert. Und er erwähnt AIDS, insofern kann er nicht aus den 60ern sein. Stimmt. Iggy Pop, American, von der American Caesar, wann ist denn die rausgekommen? Ich wüsste, ach scheiße. Also für einen Musikmoderator ist mir das hier alle zu klein gedruckt. Ich kann das nicht, Gabi. Naja, das ist aber auch ein cooler Satz, oder? Für einen Musikmoderator ist es mir zu klein gedruckt? Ich finde das Satz, ich kann das nicht, Gabi. Ich kann das nicht, wir sind hier der. The News. Just wanna sing Louie, Louie, Louie, Louie. Oh, baby, I gotta go now. Louie, Louie. Oh, baby, I really gotta go now. There's a fine little girl, she's waiting for me. But I'm as bent as Dostoevsky. About the meaning of my life again, and I have to sing Louie, Louie again. Louie, Louie, oh baby, I gotta go now. Louie, Louie, oh baby, I really gotta go now. Oh, let's get to rock now. nation. I mean, I'm trying to do right, but hey. Life after Bush and Gorbachev. The wall is down, but something is lost. Turn on the news, it looks like a movie. It makes me wanna sing Louie Louie. So, Iggy Pop war das. Johnny, also ich hab nochmal, also als Referenz und Erinnerung, scheiße, war das teuer. Das war der Bill ja ausgepreist. Habt ihr nochmal mitgebracht? Oh, danke. Ja, ich hab keine Antennenputztüchlein mehr. Aber ein richtiges Poliertuch. Aber super, ne, was steht, super zartes Poliertuch heißt es, oder? Super zartes Poliertuch. Da dachte ich, na, das wird den Jungen noch freuen. Für Lack und Chrompflege. Für Lack und Chrompflege. Unser Auto ist überhaupt kein Chrom. Das ist so ein Familienkutsche. Da ist jetzt da aber Lack ist, kein Chrom ran. Lack ist ein bisschen Lack noch Lack da. Lack ist auch nicht mehr so viel, ist klar. Sanfte Pflege durch lockere Gewebestruktur. Das ist übrigens auch eins der großen Rätsel, warum zwei die... Zwei Stück drin, komm. Die Stoß... Ja, komm mal her, komm meinst her. Du echt? Sind zwei Stück drin, nein. Komm. Ja? Und nachher, bevor wir nach Hause fahren, sind wir mal super zärtlich zu unserem Auto. Komm mal her, sind zwei Stück ja? drin. Dass die Weiber zu Hause stöhnen, ah, wenn er hätte mal mit uns machen würde. Nö, ich glaub, du hast den Satz vielleicht nicht. Nee. Also super zart, super zärtlich, echt? Wollen wir anrufen? Nee. Wollen lieber anrufen? Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 7097110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Jetzt rufen hier lauter Leute an, die gerne mal von dir mit dem Tüchlein polieren. Ach, okay. Ja, Mann, ey, tut mir leid. Ja, klar, das sind ein bisschen alte Herrenwitze, verstehe ich. Ja, was soll man machen? Wenn kleine Luft auf der CD nicht mehr lesen kann, dann ist man davor auch nicht mehr gefallen. Hast du dich auch schon immer mal gefragt bei so einen Paketen, wenn die Tücher so gut sind, warum packen sie dann zwei rein? Das ist eine gute Frage. Da gibt's ganz oft das Problem. Weil ich glaube, das ist vielleicht ewig auch ein Phänomen haltbar. Der 90er Jahre, wie sich alles von Qualität zu Quantität verschoben hat, oder? War übrigens tatsächlich ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Echt? 90er sind toll. Absolut, ja. Wisst ihr, was wir denn eigentlich jetzt die Eingangsfrage ist, die im Grunde der Kollege Langenfeld auch gestellt hat. Leben wir eigentlich noch in den 90ern oder sind die doch zu Ende? Und wann waren die? Also seit wann sind die eigentlich zu Ende? Ja, als er es gerade erwähnte, mir ging es genauso, als Gabi mich gefragt hat. Ich habe die auf einem Konzert getroffen und sagt, Gabi, Mensch, mach doch mal was wieder und so weiter. Und wir machen doch 90er-Jahre-Woche. Und ich dachte auch so, 90er-Jahre-Woche ist doch noch. Weißt du so? Und habe dann aber so im Rückblick auf die privaten 90er-Jahre festgestellt, dass sich mein Leben Mitte der 90er ziemlich umgekrempelt hat. Und eigentlich gerade wieder, also Mitte der 2000er, sagt man 2000er oder 20er? Jetzt eigentlich der Nuller, der 2000er. Ja, Nuller ist ja auch blöd. Ja, klingt blöde, aber Nuller, ja. Na, man wird dann nach 10 wird man 10er sagen. Das ist natürlich auch Schwachsinn. 20er stimmt nicht. Das ist ja irgendwie das Jahrhundert, gewissermaßen. Ja. Also man wird dann nach 2010, wird man sagen können, 10er Jahre. Da werden wir uns dann wahrscheinlich so 2022 hier sitzen und. Aber 10er klingt. Ey, Fritz, mach die 10er Woche. Boah, da müssen wir mal was machen und so. Ich bin ziemlich davon überzeugt, dass Fritz uns wieder, dann nicht fragt. Dann sitzen wir wie, na, da bin ich mir nicht so sicher. Hey, laden wir mal die alten beiden Säcke ein. Vielleicht, hey, vielleicht der Fritz ist ja in der Uni mehr so viel jünger. Heißt er wahrscheinlich auch inzwischen. Ja, du weißt ja, die Chefetagen werden sowieso nicht ausgewechselt. Die werden dann hier immer noch irgendwie mit vollbusigen Krankenschwestern im Rollstuhl hier durch die Gegend gekarrt und machen immer noch ein Programm und wird immer noch gehen. Geht ja seit, wie lange geht das jetzt schon so? Seit 10 Jahren? Seit noch länger. Seit, ach, 20, Mann, ey, ist doch schon immer, das war 30, doch noch nie anders, 40. Das wird nie anders. Das, die da oben. Das ist so. Das, also, ich kenne, aus dem Osten kennt man das ja. Ey, das war im Westen alle anders. Mitte 50 Helge Schneider. Immer noch ein FDR-Tim dir tragen. Helge Schneider, ja. Die da oben sollen erstmal einen durchziehen. Genau, ich bin ja auch der Egon Krenz von Radio Fritz. Ja, wenn die da oben sollen erstmal ihn durchziehen, echt? Gab's dann, meint also, das war, glaube ich, das erste Stück, was ich habe gleichzeitig, also nacheinander natürlich, zwei Stücke von Helge gehört. Das war so der erste Kontakt. Das war irgend so ein Stück, die Herren Politiker, die sollen erstmal einen durchziehen. Übrigens klingt meine Stimme fürchterlich mit hier irgendwie. Stimmt, die klingt mit so super. Chorus und weiß ich nicht, Limiter und Kompressor und meinst was weiß ich. Du? Ja. Nee, das hat manchmal auch. Na egal, jedenfalls Helge Schneider, einmal die Herren Politiker, die sollen da erstmal einen durchziehen. Und dann war es noch irgendein französisches, so eine verhohene Pieplung des französischen Chansons, wo immer nur La Femme, l'amour. La Femme. Übrigens hier mit Kompressor Limiter. Ich habe vorhin, also hier wegen meiner Rätselfrage mit der kleinsten einsamen Zahl, die wird ja nächste Woche gelöst. Irgendwie endlos E-Mails gekriegt und einen Brief, eine klassische Veränderung, was jetzt die 90er Jahre betrifft, an, und jetzt hör zu, an, nicht an Kunden oder irgendwas, sondern an Sprechfunk mit dem Mann mit der samtenen Stimme von einer Frau, die mit dem Nachnamen Häusler heißt. Ist das nicht toll? Meine Mutter. Sag mal. Mama! Sag mal, schreibst du dem Jürgen? Ist schon ein Wunder, oder? Dass das jetzt gerade wieder so zusammenkommt. So, die Frage ist also, haben sie eigentlich schon aufgehört, die 90er Jahre? Wann haben sie aufgehört? Lieber das können Jürgen. Wir jetzt vielleicht noch kurz bis zu den Nachrichten durchdeklinieren. Johnny, du musst mal hier eine Musik raussuchen. Meine vibrierenden Schenkel. Was? Ja. Deine Mutter, sag mal. Naja, wie der Herr so dich her, wa? Ich sag's dir. Jetzt sieht man eine CD hier rüber. Wir haben ja irgendwann mal bald. Nein. Wir haben ja auch den Vornamen. Sieht man hier, genau. Aber interessiert dich eigentlich dein eigener Stammbaum? Also es gibt ja so Leute, die im Internet tierisch recherchieren, woher sie stammen und wer. Die schreiben dann allen Leuten, die mit Nachnamen auch Meier heißen. Muss ich wahrscheinlich noch älter werden, aber vielleicht interessiert, also ich bin möglicherweise nicht gefeit davor, aber eigentlich hat es mich bisher nicht interessiert. Mich bisher auch nicht. Dich? Nee. Wobei Häusler verspricht ja auch nicht so viel. Jetzt sind ja irgendwie eher so Kartenbauer, so eher, ist ja so eher Unterschicht. Ja, mein Vater also hatte, da kommt man nicht weit nach hinten. Nee, das Erstaunliche ist, dass angeblich mein Vater polnische Vorfahren hatte. Insofern wäre es schon mal spannend. Naja, und denn? Na, dann vielleicht gibt's da noch ein Haus, was mir irgendwie gehört oder so. Nach Häusler. Ach so, wegen Häusler meinst du? Naja. Das waren Karten. Sei froh, dass er nicht Katja heißt. Ja. Sag mal, wo ist denn hier eigentlich die Räuspertaste so. Jetzt in diesem Hochmodern-Studio? Gibt's da eine Räuspertaste? Musst du, glaube ich, irgendwie grimassieren und dann würde ich dich ausmachen? Kannst du räuspern? Ja, und jetzt würde ich wieder anmachen. So, super. Ja, aber wir haben jetzt vorher grimassieren. Wollen wir jetzt mal hier irgendwie Anrufer-Menschen... Oder wollen wir uns hier weiter wie Bolle amüsieren? Habe ich eigentlich ohne Steigen. Sie werden sagen, aber es gibt doch auch unpolitische Sendungen. Ja, eben, liebe Eltern. Genau. Natürlich, aber auch Sie haben eine politische Funktion. Sag ich doch. Ja. Ja, genau. Telefonieren wir jetzt schon oder reden wir erstmal über unseren 90er? Deswegen können wir erstmal die Frage klären, was jetzt irgendwie versuchen, hier so einen repräsentativen Stimmungseindruck von Seiten der Hörer, der Anrufer zu bekommen. Wann so führt haben die 90er? Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist Daniel. Hallo, Daniel. Sag mal, du hast doch... Den Anfang der 90er hast du aber noch nicht bei Bewusstsein erlebt, oder? Doch schon. Echt? Wie alt bist denn du, Daniel? 14. Na, da hast du den Anfang der 90er definitiv nicht mit Bewusstsein erlebt. Natürlich. Na, dann erzähl doch mal, wie du Silvester 2001 gefeiert, 1991 gefeiert hast. Naja. Gut, naja, ist jetzt auch real. Haben sie aufgehört, die 90er schon? Naja, ist immer. Wenn war. Wann? Was? Ach so, wann? Ja, aber die Frage war, Mensch, jetzt. Ja. Ich komme ja gleich wieder zu meinem Staatsbürgerlehrer, Kunde, Ton. Nee, die Frage war, wann haben sie Abi? Jetzt sag aber nicht, das ist schwer zu sagen, wie sie Uni so genau. Nee, ich denke mal 2000. Das ist echt eine pfiffige Antwort, Baby. Irgendwie stimmt's natürlich, rein zahlenmäßig, wa? Ja, man könnte auch sagen. Nein, aber so eine kulturelle Zäsur, wo man sagen kann, irgendwie meinetwegen Kohl ist abgewählt, da haben die 90er aufgehört. Hab ich vorhin überlegt, wann war denn der zu Ende, Johnny? Musst du doch wissen. War da dein Kanzler? 98? Herr Kuntner. Das war mein Kanzler. Hör mal, wenn, dann war es ja wohl deiner. Ich hab mir den ausgesucht. Quatsch. Ja, ausgesucht nicht, aber. Ich hab mich gerade an Honecker gewöhnt damals. Kanzler. Ich hab mich gerade an Honecker gewöhnt. Den auch nicht ausgesucht. Das war ja nicht leicht und dann schwupp, kommt da wem euer Kanzler. Wem seinen Kanzler gehörten der hier? Das war deiner. Kuntner. Was denn? Du und deine Mutter stinken. Ja, super. Hallo? Wer ist denn da? Ja, hallo, hier ist Johann. Johann, jo. Wann haben Sie aufgehört, die 90er? Also, ein bisschen meiner Meinung nach immer noch da. Sind noch da? Das war ein bisschen auch die These vom Kollegen Langenfeld vorhin. Ja. Wobei, vielleicht kommt es nur daher, dass Sie so nah dran sind, oder? Also sagen wir, die 50er, da hat man irgendwie kein Verhältnis dazu. Da gibt es irgendwie nur noch so Bilder, wo man weiß, was 50er ungefähr ist. Und dann sagt man, die Theorie ist tatsächlich, dass das Jahrzehnt erst Mitte des nächsten Jahrzehnts eigentlich so langsam aufhört. Verschwindet. Ja. Dass sie 16 in den Mitte der 60er angefangen haben, das stimmt natürlich. Und Mitte der 70er geändert haben. Ja, an was, außer an meine Geburt, an was erinnerst du dich in der ersten Hälfte der 60er? Icke. Ja. Also jetzt nicht persönlich, sondern so, man hört doch immer 68er ja. Und so, alles ist Ende der 60er, 70er genauso. Ja, ja, stimmt schon. Also erste Hälfte ist immer so ein bisschen... Hm. Johann, du meinst, die sind vielleicht noch und gehen jetzt gerade so zu Ende. Ja, also vom Technischen erneuert sich ja immer wieder, das ist schon lange vorbei, aber so von der Musikart und so. Wie vom Technischen erneuert sich immer, ist alles vorbei? Naja, man kann zum Beispiel mal das Beispiel Computer nehmen, also wenn man jetzt mal da so vor 5, 6 Jahren die Computer anguckt, das war natürlich bedeutend schlechter als heute. Nur ein Beispiel. Ja, ja, ja. Wobei, das haben ja, die haben ja so ein paar Sachen, da kommen wir nachher vielleicht noch hin, irgendwie so wirkliche Erfindungen der 90er Jahre. Ja. Die dann in den 90ern, aber die sind natürlich dann immer noch da. Also insofern, klar, kommt man da irgendwie nicht zu so einem Ende. Oder gab es eigentlich so Technologien, die da angefangen haben und dann aber auch aufgehört haben? Nee, wa? So richtig nicht. Ja doch, CD-Einführung. Und aber jetzt hört es auch nicht auf. Naja, jetzt ins Netz. Schon. Ja doch, stimmt, klar. Ich dachte vorhin auch, MP3 ist auch so eine klassische 90er-Jahre-Erfindung. In Deutschland gab es... Und gerade Anfang der 90er haben sie nochmal versucht, ihren ganzen Plattenstock als CD nochmal zu verkaufen, oder? In Deutschland gab es ganz kurz Pager, die dann irgendwie auch wieder richtig gestorben sind. Also diese kleinen Textempfänger. Ja. Aber... Gut, Johann, ich danke erstmal für deinen Anruf, ja? Ja, gerne. Okay, tschüss. So, hier nochmal eine Frage. Hast du den Eindruck, dass ich schon noch... dass Minidisc. Noch... Wer bist denn du? André sagt gerade Minidisc. Aber das waren ja... Naja, das waren immer so... Wer? Hakan. Hakan? Ja. Hakan, haben die 90er denn eigentlich schon aufgehört? Und wenn, wann? Na, eigentlich schon, ne? Ja, aber jetzt sag nicht irgendwie Silvester 1999. Nee, naja, so 90, denke ich mal, weil... Ja, 90 haben sie ja gerade angefangen, die 90er. Ja, aber trotzdem waren die ja schon wieder zu Ende, ne? Weil, wieso waren die 90er denn zu Ende? Naja, weil ich habe mich mal da erkundigt in so einem komischen, na, ich weiß jetzt nicht, bei Google. Jo, Dagan, ich danke erstmal. Ah, hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja. Ah, zu langsam gewesen. Hallo, wer ist denn da? Hallo, wer bist denn du? Wir haben ein R gespielt. Ja, super. Hallo? Kunden und du und da. Ja, da war ich schneller, Baby. Hallo? Oh Gott. Aber also jetzt machen wir irgendwie doch. Nee, sind Ferien. Wir machen jetzt irgendwie doch. Wir setzen den Wächter da vorne hin, spielen jetzt erstmal eine Musik, dann Fritz Kurzinfo und dann nur noch mit Wächter. Hast du einen Musikvorschlag? Nee, du hast ja die Platten. Wieso denn deine doch nicht, oder? Ich sag zum Beispiel Platten immer noch. Ich habe gar keine Platten mit. Du hast ja nicht mit, ehrlich nicht? Übrigens zum Thema Sprachwahl und woran man merkt, dass man wirklich alt geworden ist, erzähl nachher mal eine lustige Geschichte. Oh ja. Da dürfen wir nicht Meinst du, ich sollte jetzt mal. Du hast wirklich keine Musik mit? Mhm. Also super vorbereitet. Ich kann mich nicht mal in eurem Chat anmelden hier, wenn man vorher eine E-Mail angeben muss. Aber die kann ich jetzt hier nicht checken. Da kannst du doch schnell eine einrichten. Ich habe ja nichts anderes zu tun. Ach so, hier war ich Kind, ist glaube ich eigentlich ein ganz schöner Song, war der jetzt irgendwie schon, also was jetzt ein bisschen den Anrufer betrifft, irgendwie stimmt. Lass uns mal nach dem Info ein bisschen über die 90er Jahre reden. Ich versuche hier gerade mal ein bisschen Struktur reinzubringen. Mein Berufsleben der letzten 5 Jahre hat mir gelernt, Struktur, Planung, Umsetzung, Produktion. Wo lernt man sowas? Bei mir zu Hause. Und denn? Wenn man es gelernt hat, was ist denn? Dann macht man es trotzdem so, wie man es vorher auch immer gemacht hat. So, das ist definitiv nicht die 90er hier, aber vom Thematischen her stimmt es irgendwie. Here Kind, wo der Nussbaum so hoch war, Wolken und Zaun, Altern im Wind. Hier war ich Kind, wo der Brunnen so tief war, tiefer als sonst Brunnen sind. Licht steht um das Haus, aber der Mond trägt sein volles Laub. Ohne Alter erscheint mir die Zeit. das Blau. Grün steht das Gras, Himmel noch trinkt sich am Brunnen. Hier satt jede Blume, der Baum und sein Saft. Hier neben mir geht der Sommer sich weit, ohne Alter erscheint mir die Zeit. Fritz in Steglitz und Wilmersdorf, dann 102,6. Fritz Info. Um 22.32 Uhr, das Wetter am Abend und in der Nacht verziehen die Wolken sich immer mehr und die Temperaturen sinken auf 6 bis 1 Grad. Morgen wird es meist heiter, die Höchstwerte liegen dann zwischen 19 und 22 Grad. Und jetzt die Meldung mit Mario Bartsch. Der Wirtschaftsweise Axel Weber soll neuer Bundesbankpräsident werden. Das hat ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums bestätigt. Weber ist Wirtschaftsprofessor an der Uni Köln. Der bisherige Bundesbankchef Weltike war wegen der sogenannten Hotelaffäre zurückgetreten. Die britische Entscheidung für einen Volksentscheid zur EU-Verfassung hat auch in Deutschland eine Diskussion ausgelöst. Laut der Süddeutschen Zeitung haben die Grünen und die CSU eine EU-weite Abstimmung ins Gespräch gebracht. Die Bundesregierung will aber keinen Volksentscheid. In der irakischen Hauptstadt Bagdad hat es einen Granatenangriff auf ein Gefängnis gegeben. Dabei sind nach US-Angaben 22 irakische Häftlinge getötet worden. Das Gefängnis wird von der US-Armee geleitet. Über die Hintergründe des Anschlags weiß man noch nichts. Nach der Love Parade steht angeblich auch die Berliner Skate Night vor dem Aus. Die Berliner Zeitung schreibt, den Organisatoren sei der Hauptsponsor abgesprungen. Jetzt fehlten 50.000 Euro. Im letzten Jahr hatte es fast 20 Skate Nights gegeben. Laut den Veranstaltern kamen dazu rund 130.000 Teilnehmer. Der Verkehr auf Fritz mit keinen aktuellen Meldungen. Ich wünsche eine gute Fahrt. Team Extreme. Die Mayday 2004. Live auf Fritz. Mit Westbam, Paul van Dyk, Chris Liebing, Tom Craft, Roixop, Timo Maas, Agoria, Superpitcher, den Members of Mayday, Tok Tok vs. Nena, Northern Light und vielen, vielen mehr. Die Mayday Spezial. Live übertragen aus der Dortmunder Westfalenhalle auf allen Frequenzen von Fritz. Freitag, 30. April, ab 20 Uhr, die ganze Nacht und im Radio. Preiste Musik. Fritz. So hier im Studio der Lebensstilhistoriker Johnny Häusler, mit dem ich mich hier... Wir werden heute alle gemeinsam ein bisschen über die 90er Jahre plauschen, vorher aber eben nochmal einen Moment der Besinnung mit Tokotronic. Teil einer Jugendbewegung sein, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein, ich streich mich auf. Created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja, aber nicht nur, sondern auch mit dem hochverehrten, hochgeschätzten, hochgeliebten Kollegen Johnny Häusler, der heute hier im Studio ist und den Parteienforscher mimt, oder? Die gibt doch mal so Spezialisten, oder? Wenn man so Fernseher... Du hast doch mal Spezialisten, oder? Wie? Du hast doch mal einen Spezialisten. Naja, jetzt nicht mehr, aber lange Zeit Stefan Schwarz. Das war insofern natürlich ganz gut, weil der dann immer für alle möglichen Spezialisten war. Aber das Schreckliche ist, wenn man heute so Fernsehen kriegt, dann haben die auch immer so... Kennst du diesen Parteienforscher auch immer, wenn Wahl ist, immer den mit dem Schnurrbart, der dann immer die Wählerwanderung erklärt? Oh, wo du denkst, aber die 80 Millionen Volk, die können doch nicht nur einen Parteienforscher haben, aber man sieht immer nur einen. Nee, ist mir noch nie richtig aufgefallen. Ja, musst du mal drauf aber mich hat es sowieso schon immer fasziniert, woher die Leute wissen, dass Leute, die vorher CDU gewählt haben, jetzt zur SPD gegangen sind, weil und so. Das ist komisch. Also die machen schon irgendwie Umfragen wahrscheinlich, wa? Weil die, Umfragen stapeln dann eben hoch. Ne? So eine Form von konstruktiver Wahrheitsfindung, um wieder an den Anfang zu kommen. Ist aber toll, war das so eine Band, die schon wirklich prägend für die 90er Jahre ist und in der ganz wichtig, aber dann in so einem Song im Grunde auch von der Vergangenheit singt, wa? Und so sich eher an die 70er erinnert und sagt, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein, ich möchte... Ja, aber wie viele Bands kennst du, die von der Zukunft singen? Weiß ich auch nicht, aber von der Vergangenheit singen die auch nicht. Rockmusik ist immer geschichtslos, oder? Hier doch immer Boy Meets Girl. Ja, kann natürlich schon, aber trotzdem ist es natürlich immer A, leichter und B, auch wahrscheinlich richtiger über die Vergangenheit zu reden und zu singen. Warum richtiger? Weil dann zumindest ein bisschen Zeit hat, es zu reflektieren. Also, das stimmt. Hat man bei der Zukunft nicht? Nee. Reflektierte Zukunft? Wir haben jetzt hier noch so ein paar Statements zum Ende der 90er Jahre. Hallo, lass mal hören. Ole. Hallo. Hallo? Hallo? Hallo? Ja. Gut, du bist, wann bist du geboren? 85. 85, Also hast du so richtig den Anfang der Ojani mitgekriegt, oder? Ja, also ganz den Anfang nicht, aber ja. Also ich würde jetzt mal persönlich sagen, dass die 90er schon zu Ende sind. Also erstmal vom Zeitfaktor natürlich. Wir haben es jetzt irgendwie 2004 und die Hälfte der Nuller, oder wie man sie auch immer nennt, ist auch schon rum. Das heißt, wann fangen die an, wenn die 90er noch nicht zu Ende sind? Naja, Johnny hatte ja die Thesen, dass sie eigentlich die Jahrzehnte immer in der Mitte des Zahlenjahrzehnts anfangen und eigentlich in der Mitte des nächsten enden. Ja, gut. Also, dass man so sagen kann, also so klar, natürlich irgendwie Rockmusik, irgendwie so 55, Mitte der 50er kommt es dann, tritt es richtig so los und die 60er Jahre fangen eigentlich so 65 an und dann alles, was so immer wichtige, prägende Bilder sind, Studentenbewegung oder sowas, findet immer in der zweiten Hälfte dann eigentlich des Jahrzehnts statt. Ja, gut, das stimmt auch wieder. Aber ja, jetzt mal ich weiß nicht, stimmt's? Bitte? Also, stimmt das? Ja, irgendwie. Ist schwierig zu definieren, weil es ja sowieso alles, also jeder Lebensbereich irgendwie immer fließend auf jeden Fall übergeht. Man kann ja nicht sagen, am so und so vierten, so und so vierten ist es irgendwie auch aufgehört. Also. Wobei, den Anfang der 90er Jahre für uns, den kann man ja ganz klar machen, 9. November 89, oder? Ja, das stimmt. Also, auf jeden Fall politisch so gesehen schon und weil es irgendwie eine Umbruchstimmung war, die sich auch ein paar Jahre sozusagen... Also, weil es auch ein wirklicher Bruch war, politisch, kulturell... Sozial, alles, wirtschaftlich. Wobei dann die Frage ist, wo das wieder aufhört, weil diese Umbruchstimmung, sag ich mal, ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen erloschen. Und naja, die war dann schon nach 5 Jahren im Grunde weg, würde ich mal sagen, wa? Wann gab es Begrüßungsgeld? Naja, 90, also so, 89, dann 90. Und dann war die Euphorie over. Genau. Ja, und mittlerweile wollen sie alle wieder, dass es wieder rückgängig gemacht wird. Nein, nicht alle, aber manche. Egal, und wenn wir es jetzt irgendwie politisch sehen, dann, also ich meine, vor 10 Jahren hatte man da auch andere Sorgen und Probleme als heute. Und da würde ich sagen schon, dass die 90er irgendwie zu Ende sind. Also wenn man es jetzt irgendwie mal, weiß nicht, wenn man halt die Nachrichten anmacht, die sehen schon anders aus als vor 10 Jahren. So was Terrorismus und sowas alles angeht. Also wenn es nicht so flach klingen würde, würde ich ja sagen, die 90er waren tatsächlich mit 9/11 vorbei. Ich habe auch gedacht, da hat das 21. Jahrhundert angefangen, 11. September in gewisser Weise. Das ist irgendwie so ein, sagt man auch immer so ein, da das hat irgendwie eine neue Konfrontation eingeleitet oder so, die jetzt irgendwie langsam die Entwicklung nimmt, auch mit dem Irakkrieg und sowas alles. Ja, eine neue alte Konfrontation, oder? Also früher gab es immer so Westen und Osten oder Westen und Kommunismus oder Marktwirtschaft, wie man das nennen will. Und dann waren so 10 Jahre waren alle völlig stulle und desorientiert und jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Jetzt hat man wieder einen Feind, jetzt funktioniert es wieder. Genau, auf dieses Vakuum muss dann irgendwas folgen und das ist halt das jetzt, der neue Konflikt. Ach, aber das ist aber schon eine schöne, starke These, wa? Oder? Vom 9. November, 9.11. zum 11.9. Das beschreibt gewissermaßen die 90er Jahre. Mhm. Könnte man schon so sehen, ja. Könnte man so sehen. Haben wir zwei markante Daten. Ja, Ulle, dann erstmal vielen Dank für deinen Anruf. Okay, danke auch. Tschüss. Ja? Okay, tschüss. Hast du einen Zettel und einen Stifter für mich? Einen Zettel, ja, einen Stift nicht. Dann bist du ja selber Journalist, oder? Ja, super. Du bist selber gerade ein Stift schnorren jeden trotzdem. Habe ich jetzt 50% von dem, was ich brauche, oder nur 10? Das stimmt, manchmal ist 50% nicht die Hälfte, wa? Doch, ich habe noch einen Stift. Also. Hier. Schwupp. Bin natürlich elektronisch. Ach, Kieke, der Kollege Bartsch, wie eine Mutti. Ach, guck mal, aber wenn du einen Kugelschreiber hast, ich glaube damit. Ja? Dankeschön, kann man besser notieren. Ich bin natürlich elektronisch voll ausgerüstet, ne, aber. Gut. Ist jetzt der Sven. Hallo Sven, bist du jetzt hier schon on air? Ja, bin ich. Ach, kick an. Mann, ja, wir sind hier wieder so mit uns selber beschäftigt. Aber so sind eben diese Mediennasen. Das dreht sich alles nur um sie. Naja, so würde ich jetzt nicht sagen, aber ja. Doch. Das ist aber sehr nett und großzügig von dir, Sven. So, jetzt im Grunde, wir haben sie jetzt schon irgendwie eine starke These hingestellt. Die 90er Jahre gingen vom 9. November 89 bis zum 11. September 2001. Mit dem Start gebe ich euch recht. Mit dem Start gibst du uns recht. Das ist schon mal wieder auch großzügig von dir. Und wo würdest du das Ende der 90er ansiedeln? 98. 98? Ja. Aus welchem Grund? Ein kurzes Jahrzehnt, aber aus warum? Aus dem einfachen Grund, weil 98... meine Erinnerungen an 98 gehen insofern zurück, dass da die Bilder damals so waren, wie sie heute ähnlich sind. Also 98 war die größte Love Parade aller Zeiten, 98 war der Regierungswechsel und 98 war das letzte Jahr, wo wir wirklich noch den 90ern gelebt haben. 99 ist ja das ganze Jahr über auf das Millennium hingefiebert worden. Ach so, dass man schon irgendwie jetzt gewissermaßen im Kopf eigentlich schon immer ans 21. Jahrhundert dachte oder ans Jahr 2000. 99 hat jeder immer gesagt, oh, das Jahr, Silvester, Millennium, mal gucken, wie es das Jahr wird. Da haben wir uns alle quasi geistig schon vorbereitet, 99. Ja, aber ist man denn da wirklich angekommen? Also als Silvester 2000, war für dich, war das ein wirklicher Wechsel? Also hast du dann gedacht, oh, jetzt bin ich im neuen Jahrtausend, im neuen Jahrhundert, im neuen Jahrzehnt? Nö, für mich war das ein normaler Jahreswechsel. Ja, eben. Ja. Aber von daher hat er es auch zu 98 gelegt. Was natürlich irgendwie die größte Love Parade aller Zeiten und Kohl wird abgewählt. Das ist schon irgendwie auch ein starker kultureller Zusammenhang. Ja, wo ein Handy zum allgemeinen Gesetzgut wurde, was jeder hatte. Aber früher war Handy was ganz Besonderes. Da waren ja teilweise immer so Koffer groß, ne? Genau, genau. Und 98, 99 zu dem Dreh, da hatte wirklich dann jeder ein. Wo das Proletariat vom Handy erreicht wurde. Genau. Stimmt, ohne starke kulturelle Zäsur. Also da. Stimmt, 98 geht auch. Da enden für mich die 90er. Wie würdest du denn die 90er beschreiben? Was hat denn die 90er ausgemacht eigentlich? Oh, die 90er, das war das einzige Jahrzehnt, wo Deutschland Fußball-, Welt- und Europameister wurde. Da hast du ja zwei Experten am Mikro. Ja, wir können dir da nur vertrauen und glauben. 90 Weltmeister in Italien und 96 Europameister in England. Ach, nicht schlecht. Da meinst du aber, das gibt zum Jahrzehnt auch eine Präge. Ja, auf jeden Fall. Zumindest lokal. Naja, genau. Na ja, stimmt. Das weißt du auch. Überleg mal, 90, das war quasi dann die erste WM, wo ich sag jetzt mal so, Ostdeutsche und Westdeutsche, also ehemalige DDRler und BDRler, zusammengespielt haben und Weltmeister geworden sind. Stimmt auch. Ja, also das ist alles so eine Sache, die prägt viel mehr. Also bist aber echt irgendwie... Die, an die man sich erinnert, wenn man in die 90er zurückdenkt. Total helle, wa? Oder? Was? Nein, du! Ich? Also ja, irgendwie so diese Aufmerksamkeit so zusammenzubringen, finde ich schon ganz schön. Stärkste Love Parade im ganzen Jahrzehnt, in dem Deutschland Welt- und Europameister war, in dem Ostler und Wester in einer Mannschaft gespielt haben. Na gut, jetzt ist es so schwer. Zum ersten Mal, klar. Achso, das stimmt natürlich. Ole! Nee, Sven! Ja. Vielen Dank für deinen Anruf. Da nicht für. Okay, tschüss. Ohne gute Antwort. Dann haben wir jetzt hier erstmal Henning noch und dann machen wir da nicht. Wo kommt denn das her? Ist das auch 90er? Nee, da nicht. Doch, ich glaube schon, aber es ist, glaube ich, ein 90er. 90er war auch die Wiederentdeckung von Tschüssikowski, wa? Ach, naja. Ah, ja. Da nicht für ist, glaube ich, so Norddeutsch. Ja, wahrscheinlich. Hallo, Henning. Hallo. Hallo. So ganz jung mit Kaliber bist du ja auch nicht. Du hast ja schon ein paar Jahrzehnte auf dem Puckel. 37 steht hier. Kann ja gelogen sein, aber kann auch stimmen. Es stimmt fast im Mai. Ja? Ja. Wo würdest du denn, ja genau, die Grenze, und dann machen wir aber Schluss mit der Diskussion, die Grenzpfähle für die 90er Jahre setzen? Ach, da habt ihr jetzt auch schon viel gesagt, was mir eingefallen ist. Ich hatte überlegt, ob es jetzt die Abwahl von Kohl war, weil der ja schon sehr prägend für die 90er war. Ja. Dann der 11. September sicherlich auch. Aber das ist ja auch alles so europazentrisch, wenn man sich mal überlegt, das ist ja jetzt nur, es sind ja alles immer nur rein subjektive Daten. Wann haben für mich die 90er angefangen und aufgehört? Da gibt's dann ja, aber so ganz objektiv werden wir das irgendwie sowieso nicht hinkriegen, wa? Wenn wir, sagen wir, irgendwie über 50er, 60er, dann denken wir irgendwie an Petticoats und Elvis und so, ohne gerade ein afrikanisches Phänomen. Die 50er habe ich bewusst nicht mitbekommen. Ah ja, stimmt. Nee. Nicht. Ja, nee, das macht aber so eine Jahrzehntsortierung auch einfacher, wenn man sie selber nicht erlebt hat, sondern so drei starke Bilder eben wahrscheinlich, wa? Dann kann man sich auch schon mal auf die Sekundärliteratur berufen. Aber wo hättest du denn jetzt, sagen wir mal so global gedacht, unter Hinzurechnung von Nord- und Südpol, Afrika und Australien, die 90er Jahre definiert, den Anfang und das Ende? Ich glaube, wenn man global denkt, ist es wirklich so ein Datum wie der 11. September, weil das auch zu globalen Veränderungen geführt hat. Das hat sich auf einmal eine Supermacht aufgeschwungen und hat sich auf dem anderen Ende der Welt engagiert und Regimes umgeschmissen, Länder dann hinterher überfallen und einmarschiert ohne eine völkerrechtliche Legitimation. Das finde ich ist schon ein deutlicher Umschwung zu den 90ern. Mhm. Da hat es zwar auch viel militärische Konflikte gegeben, sogar in Europa, aber da gab es wenigstens noch von der UN entsprechende Resolutionen. Mhm. Die sind dann, wobei, wenn man, sagen wir mal, so ein Jahrzehnt beschreibt, dann meint man ja doch aber auch mehr als so politische Phänomene. Also wenn man sagt irgendwie 16, dann sagt man immer Vietnamkrieg und Hendrix oder Weißes Album oder irgendwie so Geschichten. Ja, 90er ist dann halt ein 11. September und Nirvana. Ja, Nirvana und Techno oder Grunge und Techno. Mhm. Nirvana und Techno. Die wichtigsten musikalischen Strömungen. Nirvana ist jetzt leider auch ein historisches Phänomen. Und Techno ist das auch schon ein historisches Phänomen? Nee, oder? Oder doch? Seit weiter schon. Na, das hört man ja nicht hier. Ich weiß nicht, ist Techno, ja. Ach, irgendwie schon, oder? Ist historisch und entwickelt sich trotzdem weiter. Beschreib doch mal, Henning, und ich werde gleich nochmal an Johnny durchexerzieren. Wie sah denn dein Leben so Anfang der 90er Jahre aus? 90, 91, 92? Ich bin 1990 nach Berlin gezogen und habe dann hier studiert. Das war... Von wo? Ich war für 3 Jahre in Stuttgart gewesen. Ja. Und dann, obwohl ich kein Schwabe bin, habe aber den Weg fast aller Schwaben nach Berlin genommen. Ist ja dann aber auch dann auch eine wirkliche Zäsur. Da kann man ja sagen, da hat er bei dir dann irgendwie auch in diesem gewissermaßen Jahrzehnt Eröffnung für dich auch so eine persönliche Einschnitt stattgefunden, ja, oder? Wenn man anfängt zu studieren, von zu Hause weg in die große Stadt und so. Persönlich war es das Jahrzehnt, in dem ich wirklich, ich weiß nicht, ob ich erwachsen geworden bin, aber wo sich dann zumindest mein Lebensweg für mich weiterentwickelt hat. Wo ich dann auch wusste, wo es hingeht. Ja, aber wenn einer 37 ist, dann sollte er sich doch irgendwie damit arrangieren, dass er schon wahrscheinlich irgendwie doch erwachsen ist, oder? Will man das denn? Na klar. So kleine Lebenslügen ist doch auch ganz nett. Nein. Also ja, natürlich Lebenslügen, um Gottes Willen. Das ganze Leben ist ja eine Lebenslüge, aber natürlich will man erwachsen sein. Ich meine, es wäre ja schwachsinnig, wenn man als Kind immer dahin will, wo die Älteren sind und immer erwachsen sein will. Und dann ist man erwachsen, dann will man wieder Kind sein. Also das wäre wär frustrierend. Also zwischen Kind und Erwachsen werden gibt es ja noch so eine nette Phase, wo man sich nicht so richtig entscheiden muss und sehr verantwortungslos leben kann. Genau, ja, wenn man in der Band gespielt hat, das war großartig. Schön erwachsen sein hat und das Schöne vom Kind sein. Genau. Nein, ich glaube, ja, natürlich arrangiert man sich mit dem Erwachsensein. Manchmal ist es auch ganz schön, dass man Verantwortung oder hat. Oder rauchen dürfen und die Zigaretten noch nicht selber bezahlen müssen. Ich war gerade genau das. Das ist ja echt. Genau, das ist ideal. Ja, ja, ja. Und dann so Ende der 90er Jahre, also Anfang der 90er Jahre für dich, du hast quasi angefangen zu studieren, großer Umzug, so erstmal Fremdheit, noch. Ende war dann wieder ein Umzug. Ich bin dann, angefangen richtig zu arbeiten, nachdem ich viel nur gejobbt habe, habe dann einen festen Job angenommen und bin nach Hamburg gezogen. Und jetzt? Aber jetzt, du rufst nicht aus Hamburg an, oder? Nein, ich rufe jetzt wieder aus Berlin. Ja. Also insofern das Ende der 90er, vielleicht der Anfang des Internet-Hypes. Aber vielleicht, wann ist denn diese Aktienspekulationsblase? Das war auch so 2000, 2001? Hat angefangen 99. Nee, wann ist es zusammengebrochen? 2001 geplatzt. Ah, das macht 2001 wieder stark, oder? 11. September, Spekulationsblase. Ich finde 2001 schon echt perfekt. Stimmt. Jetzt einnehmen wir uns darauf. Wir heute wird nur behandeln. Wir schließen jetzt einfach mal nach der neuen Kalenderrechnung. Wir beschließen jetzt, 90er Jahre am 9. November 89 angefangen haben, am 11. September 2001 geendet haben. Ja. Und nur über Ereignisse, die in dem Zeitraum stattgefunden haben, reden wir. Und versuchen da so kulturell. Was war denn für dich der wichtigste Tote der 90er Jahre? Oh, schwierige Frage. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Auf jeden Fall nicht Kurt Cobain. Der hat mich, das fand ich nicht so weltbewegend. Wichtigste Tote der 90er Jahre. Ach, fandest du nicht so weltbewegend? Fällt mir gar nichts zu ein. Ah, weltbewegend. Naja. Na, weltbewegend ist ja immer die Frage, wer denn weitergelebt hätte. Wer fällt dir noch so ein, als dann sagen wir mal doch irgendwie... Doch, einer fällt mir ein. Ja? Ist aber definitiv kein 90er-Jahre-Mensch, Frank Zappa. Ist der ein 90er? Ja, das ist ein 90er gestorben. Ja. Willy Brandt auch, oder? Willy Brandt auch, stimmt. Zappa Brandt. Kurt Cobain ist, mir ist gleich irgendwie die Assoziation Internetblase platzt, nee, der Aktienblase platzt. Hier kommen. Also damit meine ich nicht, dass er so ein bei Cobain, nicht, dass er so ein Spekulationsobjekt war, aber irgendwie passte dieses irgendwie Schwurbelhype so drin. Also nicht er selber, sondern er war, glaube ich, in so einem Strudel drinne. Da kann ich jetzt im Moment noch nicht so ganz folgen, nee. Aber. Naja, gut, dann will ich jetzt natürlich auch nicht weiter erläutern. Soll ich ja hier nicht nur die ganze Zeit reden. Ja, Henning, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, schöne Sendung. Mach's ja, weiter. Dankeschön. Tschüss. Mensch, wo ich jetzt Willy Brandt gesagt habe, da kann man ja eigentlich irgendwie auch eine der großen Entdeckungen, was mich betrifft und die Musik betrifft, zumal er da auch zum ersten Mal seine CDs veröffentlicht hat, musste ich gleich an Fanny van Dannen denken, der dann auch wieder Vergangenheit beschreibt und von früher singt, als Willy Brandt noch Bundeskanzler war. Als Willy Brandt Bundeskanzler war, hatte Fati noch volles Haar. war Ute Lemper noch kein Star, als Willy Brandt Bundeskanzler war. Die Welt war jung und Deutschland ein Wort, und Squash war noch gar kein Sport. Da machte Urlaub noch richtig Spaß, und im Fernsehen gab's Wünsch dir was. Da war das Klima noch okay, und mein großer Bruder sparte für einen Opel GT. Als Willy Brandt Bundeskanzler war, hatte Mutti noch goldenes Haar, waren Cindy und Bert noch ein Paar. Als Willy Brandt Bundeskanzler war, seitdem hat sich so manches getan. Es gibt die Umwelt und den neuen Mann, die Tempolimits auf der Autobahn, und die Chips sind nicht mehr das, was sie waren. Damals war Video noch Latein, und bei CD wusste jeder, das kann nur Seife sein. Das ist schon lange her, John Lennon lebt nicht mehr. Wir waren so unbeschwert, sogar beim Geschlechtsverkehr. Als Willy Brandt Bundeskanzler war, hatte Mutti noch goldenes Haar, waren Ernie und Bert noch ein Paar. Als Willy Brandt Bundeskanzler war, Dankeschön. Bitte, bitte. Fanny van Dunn. So. Jürgen. Johnny. Wann hat es denn für dich angefangen und aufgehört? Ja, ist schon, naja, also das hat ja irgendwie, für die Ostler hat es ja volle Pulle drin, ja, und 9. November. Klar ging es da irgendwie los. Insofern ist mir halt so überlegt, wenn man jetzt irgendwie, sagen wir, sonst könnte man in ein Jahrzehnt ja von einem anderen abheben und so sagen, was war in den 19 anders als in den 18. Aber dadurch, dass es dann irgendwie für den Teil so alles anders war, hatte es dann natürlich in gewisser Weise auch wieder unspezifisch. Also klar, war irgendwie alles anders, sodass man jetzt gar nicht die 19 mit den 18 so ohne weiteres also auf so einer unmittelbaren Lebensebene vergleichen kann. Was du aber glücklich, also wenn ich dich jetzt irgendwie frage, was hat denn für dich die 18 ausgemacht und für dich die 19? Ich wollte gerade sagen, also du kannst ja, wenn du wirklich, also ich meine, klar, Maueröffnung, logisch, ist natürlich ein extremer Einschnitt in das private Leben auch, aber du kannst es ja wirklich auf eine ganz private Ebene bringen. Also für mich, ich würde zum Beispiel sagen, bei mir 89 bis 99, also ich würde dann eher sagen 89, angefangen mit meiner damaligen Band richtig zu arbeiten, mhm, also halt Plattenvertrag und Tournee und so, das war auch, also Anfang 90er war super alles. Und dann mit 99 Geburt meines ersten Sohnes. Und da begann für mich halt wieder so ein völlig neues Leben. Also das war völlig neu. Und da deswegen musstest du dann auch sagen, einsehen, dass du jetzt erwachsen bist, oder? Ja, habe ich schon vorher eingesehen. Echt? Ja, das heißt so 94, tatsächlich mit dem Tod meines Vaters. Da so 94, hoffentlich sage ich jetzt keinen Quatsch, 94. Da war klar, irgendwie Kindheit ist weg, vorbei, bist jetzt erwachsen. Dann war das möglicherweise, also wenn ich, wie will man die 90er beschreiben? Also wenn ich was toll oder eigentümlich finde, dass das ist schon eigentlich ein Jahrzehnt war, in dem viel passiert ist und am Anfang war das so offen, optimistisch, war irgendwie alles möglich. Also für dich irgendwie jetzt gewissermaßen ja Plattenvertrag, aber so auch so politisch, kulturell, das ging irgendwie so los, Mauerfall, man lebte in einer völlig neuen Welt, also von daher war das ja wirklich so eine welthistorischer Bruch. Mhm. Und dann am Ende war dann irgendwie sofort wieder die alte Welt. Das finde ich irgendwie so eigentümlich. Also du fängst an als Rock'n'Roller und dann bist du Fatih am Ende des Jahrzehnts. Ja, aber das drückst du jetzt negativ aus. Also oder irgendwie das kommt in so ein komisches negatives Licht. Meine Geburt eines Kindes irgendwie zum Ende eines Jahrzehnts zu setzen, ist natürlich auch Quatsch eigentlich. Nee, aber ich habe das irgendwie, als du das erzählt hast, dachte ich, das beschreibt irgendwie auch die Stimmung so ganz gut. Hm. Also jetzt, ich meine das jetzt irgendwie gar nicht so negativ, aber sag mal, gemessen an dem, was Anfang der 90er Jahre so los war und quasi möglich ja, war oder möglich schien. Auf einer persönlichen Ebene ist das ja auch eine Altersfrage. Man dachte, also, jetzt fängt vielleicht jetzt halt auch das Weltfriedens an oder irgendwie so eine Geschichte. Hätte man ja war auf jeden Fall erstmal alles Anfang gut. Der 90er Jahre. So, doch, muss man doch so rückblickend... Ja, aber nicht lange, war alles gut. Wann ging der Jugoslawienkrieg los? Das war ja dann auch schon irgendwie, war schon im Grunde, nee, war 91, 92, also als dann da, dachte das auf immer ist in Mitteleuropa wieder Krieg, hätte es aber auch anders vorgestellt, irgendwie so Mauerfall und irgendwie Zusammenbruch des Ostens. Ja, eigentümlich. Erzähl mal weiter, also, Anfang der 90er quasi Plattenvertrag. Also ich hab da tatsächlich so ein bisschen nachdenken müssen, weil man teilt ja seine eigene Zeit nicht in Jahrzehnte ein. Ja. Es sind eher so Lebensabschnitte und wenn die dann zufällig so um so einen Jahrzehntwechsel stattfinden, dann hat man was in der Radiosendung zu erzählen. Also deswegen habe ich auch so überlegt, wann hat denn für mich wirklich so wieder ein anderes Leben angefangen. Es gab natürlich viel Zwischenstationen und die könnte man jetzt auf andere Jahrzehnte projizieren oder keine Ahnung, aber... Also Jahrzehntwechsel, so bis 94 war irgendwie die Band extrem klasse, erfolgreich und so, Beziehung war alles super, also fühlte sich alles gut an, dann dazu politisch halt Maueröffnung und so, es war alles aufregend, spannend und so weiter. Mhm. Und dann war halt mit bei mir, also wirklich Tod meines Vaters, langjährige Beziehung ist in die Brüche gegangen und so, also Mitte der 90er, und Ende der Band auch, also gingen viele Sachen persönlich richtig zu Ende. Und ja, eigentlich hatte, also sowohl beruflich als auch privat und so, war irgendwie, war so ein richtiger Schnitt und dann so ein paar Monate doch der kompletten Orientierungslosigkeit und auch so Abdriften in ganz andere Geschichten und so weiter. Gleichzeitig aber auf einer intellektuellen Ebene Beschäftigung mit dem WWW, also das Web entstand, also es ist zwar ein paar Jahre vorher entstanden, aber wurde dann bunt und klicken und selber machen und so weiter und alles ausprobieren, was auch wieder völlig neu und spannend war. Also das Internet ist definitiv ein Riesenthema in den 90ern, finde ich, muss erwähnt werden. Und neue Beziehung, neue Liebe, die dann halt jetzt auch tatsächlich zu einer Familie geführt hat und so. Und also Aufbau von wirklich so einem Erwachsensein im klassischen Sinne auch. Und das ging dann eigentlich so Ende der 90er richtig los. Kannst du dich nur erinnern, ob du da so eine Anfang der 90er Jahre eine Zukunftsvorstellung hattest für so, sagen wir mal, das Jahr 2000, wie, oder wie das Jahrzehnt mal enden wird, was dich privat betrifft? Mm-mm. Kannst du dich nicht erinnern? Oder hattest du nicht? Oder? Nee, hatte ich nicht. Also habe ich auch jetzt nicht für in 10 Jahren oder so. Ich glaube, manchmal, also wenn man jetzt mit so profanen Problemen zu tun hat wie Geld und Zukunftsplanung, wo du natürlich mit Kindern ganz anders drüber nachdenkst und so, dann ärgert mich das auch, dass ich das nie hatte. Aber ich glaube, ich werde es auch nie richtig haben. Ich finde es auch nach wie vor Quatsch, genauso wie ich es immer Quatsch fand, wenn mein Vater gesagt hat, du musst was lernen, damit du mal was hast, damit du einen Beruf hast und so. Also hat es dann, glaube ich, irgendwann tatsächlich mir auch geglaubt, wenn ich gesagt habe, das halte ich für Unfug. Mhm. Jetzt würde es leider noch sehen können, dass es auch Unfug ist, irgendwie, dass dir der Zettel überhaupt nichts nützt. Und ich glaube auch nach wie vor, dass Leute, die zu weit vorplanen und zu sehr einen Lebensplan haben, also man hat natürlich einen abstrakten Lebensplan, was man möchte und was man nicht möchte, wo man auf keinen Fall hin will, aber ich muss zugeben, wenn es so einen Oberbegriff gäbe für mich, dann ist es halt nach wie vor irgendwie das Ziel, zu agieren und nicht zu reagieren. Also das, mich macht das tot, wenn ich in meinem Leben nur reagiere die ganze Zeit. Das heißt, wenn ich darauf reagieren muss, dass irgendwie der und der schreibt, das und das Problem sofort gelöst werden muss und so weiter. Wenn ich agieren kann, wenn ich selber Dinge in die Hand nehmen kann, dann bin ich glücklich und zufrieden. Und aber jetzt kommen wir mal ein bisschen weg von den 90ern. Könntest du die 90er von den 80ern abheben? Könntest du sagen, was für dich so das, vielleicht über das unmittelbar biografische, und da war ich 15 oder so hinweg, sagen, die 80er waren eher so und die 90er waren aber definitiv anders, die waren so. Also ganz klar, in den 80ern haben wir Science Fiction gespielt, in den 90er war es da. Also 80er, wenn du zum Beispiel mal zurückdenkst. Du meinst jetzt so Technologie, also so Handys, Internet. Ja, alles auch so, also auch kulturell gesehen, wenn du so Filme angeguckt hast und so, das war alles immer noch so in Vorbereitung vielleicht auf 2000 und so, alles wie es aussah rückblickend und so, eigentlich voll Panne. Also die Jahrzehnte sind natürlich rückblickend, sah man immer komisch aus und so weiter, aber 80er war schon, finde ich, geprägt durch so ein, spielen wir mal rum und gucken wir mal und wir können machen noch viel Quatsch. Und in den 90ern war es plötzlich da, also speziell gegen Ende. Du hast plötzlich ein weltweites Kommunikationsmedium, du hast plötzlich ein kleines Gerät am Ohr, mit dem, wo du sofort mit deinen Freunden telefonieren kannst und so weiter, was du überall mit hin. Das ist aber immer so ein Phänomen, was irgendwie total schwer herzustellen ist, die Erinnerung an eine Welt, als es das noch nicht gab, oder? Mir so, ich habe meinen ersten Computer, glaube ich, 93 gekauft. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das war ohne Computer. Also außer, dass man irgendwie eine Masse Probleme weniger hat. Viel mehr Zeit für. Viel mehr Zeit, ja. Oder? So geht's mir eigentlich fast nur mit dem Rauchen, blöderweise, dass ich so dass du dich nicht erinnern kannst, dann doch, wie war, als du noch nicht geraucht hast. Ja, ich habe extrem spät angefangen zu rauchen, also ja. Erst so mit 19 oder 20, also für heutige Verhältnisse sehr spät. Und danach, das schon, also, ja, eine wohlriechende, tolle Welt. Ja, nee, das ja noch nicht, als Raucher bist du ja immun, aber wo hast du eigentlich deine Hände hingepackt, als du noch nicht eine Kippe in der Hand hast, in einer Situation wie jetzt, also nicht wie jetzt gerade, aber so. Ansonsten, doch ohne Computer, natürlich kann ich mich gut dran erinnern. Ja, ich irgendwie nicht. Wobei, ich hatte schon ziemlich früh Computer. Ohne genau. Computer, da hatte ich einen Atari. So, hallo Martin. Ja. Du hängst ja schon eine Weile in der Schleife, oder? Ja. Ja. Martin, deine Erinnerung an die 80er dürfte eigentlich auch nicht so groß sein, wa? Das ist richtig, ja. Ja. Aber sag doch mal, wie wäre denn das für, also, was sind denn aber deine Bilder von den 80ern? Also so wie man ja so von 14, 15, 16 ja auch irgendwie so Images hat und ja. Damit was assoziiert. Was also, sind denn die 80er-Erinnerungen und die 90er-Erinnerungen im Vergleich? Also da ich erst 80 geboren bin, ja. Ist natürlich ein bisschen schwierig mit subjektiven Bildern. Also ich würde schon sagen, dass der Mauerfall da sicherlich noch mit reingehört. Ja. Also gerade der Prozess, der da stattgefunden hat und vielleicht noch so ein paar Erinnerungen an Pionierbereich und so eine Sachen. Also kommen wir nur aus dem Ostteil und ja. Die würde ich auf jeden Fall da noch mit reinnehmen. Aber ich wollte mal ganz kurz noch eine andere Sache sagen und ja. Zwar, vorhin hat jemand gesagt, dass in der Fußballmannschaft von 1990 die Weltmeister geworden ist. Ja. Ost- und Westdeutsche zusammengespielt haben und das stimmt aber so nicht. Ach so. Weil ja. Die DDR 1990 noch eine eigene WM-Qualifikation gespielt hat. Ah, ich habe mich nicht getraut. Ach so, ja, ich bin echt kein Fußballexperte, aber ich fand's auch ein bisschen weggehört und sofort gelobt. Und nee. Die haben nämlich 0-3 gegen Österreich verloren und konnten deshalb da nicht mitspielen. Und wollte ich nur noch dazu sagen. Ach schade, sonst hätte Sparwasser nochmal einen letzten Atemzug. Richtig, die DDR genau. Bäumt sich nochmal auf, noch ein Tor schießen können. Genau. Dann hättest du dich auch dran erinnert, Jürgen. Eben, dann hätte ich mich dran erinnert. Eben. Genau. Und wo waren Sie, als John F. Kennedy erschossen wurde und Sparwasser das legendäre Tor geschossen hat? Ja. Und dann hat ihr vorhin eine Theorie, und zwar, dass die Jahrzehnte immer vom Fünferjahr bis zum Fünferjahr gehen, ne? Ja, oder so ungefähr, wenigstens von Mitte bis Mitte. Da sind aber auch ein paar Sachen, also zum Beispiel gerade beim Attentat, ne? Ja. War ja auch 63. Ja. Und das zählt aber auch ganz klar in die 60er rein. Oder zum Beispiel die neue deutsche Welle in die 80er. Die ja auch. Wann hat es angefangen? 82, 83? Ja, ich glaube, die Theorie ist total unhaltbar eigentlich. Aber das klang gut vorhin. Ja, vorhin, okay. Ja. Also ich wollte nur nochmal dazu sagen. Ja, jetzt hast du ja schon mal gesagt, irgendwie mit Neuer Deutscher Welle, also so 80er Jahre, da denkt man ja dann auch eher, meinetwegen Nena oder irgend sowas. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Die 90er Jahre klingen schon anders, oder? Ja, also heute Nachmittag kam irgendwann so ein Kommentar bei euch, dass das klassische Beispiel für die 90er in der Musik sind Boygroups. Wurde zwar nicht wirklich positiv so dargestellt, aber ist denke ich mal auf jeden Fall so. Also ich glaube, so eine Sachen wie TXZ und so eine, die ganzen Konsorten, wie sie da alle heißen, kann man schon in den 90er im Musikbereich mit reinnehmen, oder? Muss man wohl das machen. Das ist im Grunde auch eine gute Frage. Was gab es wirklich nur in den 90ern? Finde ich überhaupt nicht. Also dann könnte man sagen, die 90er sind geprägt und da waren wir vorhin schon von der Quantität von allem. Also du hast halt unendlich viele Boygroups gehabt, aber Boygroups ja, sind ja irgendwie Jackson 5, New Kids on the Block und ja, so. Ja. Und da gab's dann auch immer mehrere Spin-Offs und Kopien und so. Aber was halt so super nervt auch an den 90ern und ich glaube, was sich auch weiter jetzt ziehen wird, ist dieses, dass alles immer dann irgendwie 50 Mal kopiert werden musste und zwar bis es so dermaßen schlecht war, dass du das Gute gar nicht mehr gesehen hast. Und ich habe noch eine Sache und zwar einen Toten in den 90ern. Ja. Und zwar Yitzhak Rabin. Ja, naja, gut. Also ich meine, wenn wir jetzt durchzählen, ja, kommen wir auf Millionen, zumindest, ne? Zumindest von seiner Konsequenz her, denke ich mal, ein sehr bedeutender, weil der ganze Nahostkonflikt ja da erst wieder in seiner kompletten Brutalität und Form ausgebrochen ist. Mhm. also denke ich mal, schon ziemlich bedeutend. Gut. Ja, will ich dir jetzt auch nicht ausreden. Wobei ich es nur ein bisschen relativieren würde und sagen würde, das ist natürlich irgendwie, naja, wobei, es stimmt natürlich. Also, das ist schon irgendwie so das Komische. Das hat einen ja dann doch irgendwie letztendlich jetzt auch erreicht. Und möglicherweise ist er auch dann wieder mit dem Ende, von uns behaupteten Ende der 90er Jahre zu tun hat, mit dem 11. September irgendwie durchaus in einem Zusammenhang steht. Genau. Und dann gibt es noch eine Sache, du hast vorhin angespielt von Fanny van Dann. Als Willy Brandt Bundeskanzler war, genau. Da gibt es noch ein viel schöneres zu eurem Thema, und zwar das Jahr, in dem Jan Ulrich die Tour de France gewann. Ach so, ach ja, scheiße, habe ich jetzt nicht dabei. Siehst du, weil es passt nämlich viel besser. Siehst du? Da sind ja auch noch ein paar 90er-Themen dabei. Mensch, war ja echt ein Besserwisser, der hier angerufen hat, oder? Er ist da Pech gehabt, ja. Beim Fußball und dann aber sogar noch bei Fanny van Dann eines Besseren belehrt werden, hat man ja nicht so gerne. Naja, okay. Eine helle Gestalt, der Martin. Was machst denn du so? Ich studiere. Was denn? Wirtschaftsingenieurwesen. Frage ich jetzt nicht, weil danach ist halt ein Verhältnis wie zu Fußball ungefähr. Ja, naja, muss ja auch nicht. Ist auch nicht weiter wichtig. Stimmt. Nee, sagt es nicht. Fußball ist ja auch nicht unwichtig. Kann man so sagen, ja. Ist ja schließlich schon zweimal gefallen als Thema. Stimmt. Bestimmt in den 90ern. Aber ich habe ja auch noch eine tolle Tote, die besungen wird. Ja, ach, ich weiß, bestimmt Lady Di. Nein, nein, viel besser. Aber schon. Stimmt, aber er hätte auch gepasst. Wann ist die eigentlich gestorben? 97? 98 oder so. 98. 98? Ja, doch, stimmt. Ich dachte, irgend sowas. Wieder zusammen mit... Ich guck mal bei hier, wie heißt das, Google. Martin, vielen Dank für deinen Anruf. Nicht zu danken. Okay. Tschüss, Martin. Okay. Tschüss. Mach's gut. So, jetzt... Wenn ich jetzt den Sänger sage, dann kommst du vielleicht auch halbwegs drauf, Johnny. Sag mal. Kim Fawley. Und der singt eine Tote? Ja. Eine deutsche Tote. Weiß ich nicht. This is a song about it. Na, die Spannung steigt, oder? Mhm. Ah, okay. Petra Kelly. Ah. Nobody knew. Somebody cried. She was the queen in the green. Let her again. Let her clean. Petra Kelly died. Thank you very much. Bravo. Bravo, genau. Kim Forley, Petra Kelly's Dad. Man ist jetzt nicht genau auf die Bravo bezog, oder? Ah! Ah! Ja. 97 übrigens, Lady Di, gestorben. Und natürlich hat nicht nur Elton John Songs für Lady Di geschrieben, ne? Natürlich, klar. Wahrscheinlich, aber wer noch? Also ach, ich weiß, ich bin, man mag ja, also das Schlimme und das Grandiose am Internet, wenn man dann, das wahre Internet existiert ja nicht bei den Googles und Yahoos und CNNs und Spiegel.de's, sondern wenn du auf diese auf private Homepages kommst von Leuten, die sich wirklich für Themen interessieren. Im speziellen Fall Spiegel von, oder ja, genau. Ja, die brauchen das ja nur, um Auflagen zu verkaufen, aber die Leute, die es kostenfrei machen und aus reiner Leidenschaft, da gibt's dann die Lady Di Homepages, die richtig spannend sind mit Wallpapers und Bildschirmschonern, Spruch pro Tag und so. Nee, hier ist ein Joachim Lee zum Beispiel, der tollen Song scheinbar geschrieben hat. Ich kann den Song ja nicht hören, aber wenn der Refrain Goodbye Lady Di, Watch for Us Up in the Sky heißt, dann kann das schon mal nicht so falsch sein. Wobei Lady Di ist jetzt eine der großen Toten der 90er Jahre. Doch, na klar. Ja? Ja, also ohne, dass ich jetzt irgendwie besonders monarchistisch veranlagt wäre oder so, aber im übertragenen Sinne ganz, ganz... Na, sei ehrlich, wir wünschen uns alle einen guten König, oder? Ja, klar, das schon. Naja, aber ist irgendwie nicht zu haben. Wenn man erstmal König ist, naja, es führt jetzt gleich wieder ganz woanders hin. Wenn man erstmal König ist, ist man nicht mehr gut, meinst du? Oder dann hat man irgendwie schwer, glaube ich. Es ist bestimmt ganz schön schwer. Ist ja, nicht leicht, ah. König und gut zu sein. Und wenn du dann König wärst, dann, ich kann das nicht, Gabi. Nö, na, dann würde ich die alle tanzen lassen da. Genau, da wäre ich auch nicht mehr gewünscht. Nee, ist schon klar, das wäre schon irgendwie klar, das wäre ein Terrorregime, ist doch klar. Aber das würde sich irgendwie gut anfühlen, zumindest für mich. Für einen, ja. Und für die, die da untergeben sind. Genau. Nehmen wir mal an, du wärst König, und du müsstest deine Gefolgschaft zusammenstellen. Ja? Warte, welche Art? Würdest du mich anrufen? Ja, wenn ich... Wofür? Finanzminister ja, wahrscheinlich nee, nicht, Finanzminister oder? Finanzminister auf keinen Fall. Genau, naja, das ist halt meine Frage. Ja, grundsätzlich würde ich gerne mal ich wollte jetzt gerne mal gucken, wie du mich so einschätzen würdest. Ja, na, ich würde sagen, vielleicht könntest du meine musikhistorische Sammlung übernehmen. Aber wir haben, würde tatsächlich noch interessieren, bevor wir weitermachen, wo die 90er für dich aufgehört haben. Also du hast gesagt, 11.09. Schon 9.11. oder 9.11. Ja, aber das ist, glaube ich, auch eher ein bisschen ausgedacht oder so. Ich glaube, für mich haben sie eigentlich aufgehört, oder das waren, also von daher bin ich so ein Fan des Anfangs der 90er Jahre, weil das wirklich irgendwie so ein eigentümlicher, unbestimmter, noch so unklarer Raum war, gerade in Berlin, weil in Berlin besonders. Eigentlich da, als es schwierig wurde, nach der Sendung noch in guten Bier trinken gehen zu können. Das Tolle war, also die Sendung ist ja immer am 1. zu Ende. Wir waren immer so. Wann war das? Das war so Mitte der 90er. Oder naja, eher so. Da waren die 96, 97. Nee, aber da setzte irgendwie so eine Art andere Kultur ein. Da merkte man, dass sich alles irgendwie so settelte. Und vorher war es irgendwie immer hatte so eine Schnelligkeit alle gehabt, so eine Umbrüche. Und irgendwie, ich fand es sehr faszinierend, Anfang der 90er Jahre. Ich weiß nicht, wie das aus der Westberliner Perspektive war. Aber gewissermaßen, die Nacht wurde irgendwie wirklich zum Tag gemacht. Komplett, oder? Ja, das war, vorher gab es immer so irgendwie Spielregeln und dann machten in irgendwelchen Bruchbuden irgendwelche Brasilianer eine Bar auf und haben irgendwie Caipirinha trinken eingeführt und so eine Geschichten. Und das war immer irgendwie so spannend und du konntest irgendwie sagen, jetzt, naja, ist Dreie, aber jetzt jeg mal irgendwie noch was erleben, oder? Gibt's also eigentlich bei ohne so Einschläge Locations, die gibt's ja immer, irgendwelche Bars oder Discos, die so oft sind. Also wo man denkt, Mensch, da brennt das irgendwie. Aber, also aber wenn du das jetzt wirklich als Ende, dann... Warte, Donuts zum Beispiel lange Zeit war, oder irgendwie so, wo man dann dachte, super, ich nehme mal hin, oder so bizarre Kneipen, die den Ehrgeiz hatten, 24 Stunden am Tag auf zu sein, oder so. Und dann gab es irgendwann wirklich mal so eine Phase, wo dann irgendwie um 1:30 war dann schon zappeduster und die... Die ist nicht mehr reingelassen. Meinst du, die haben dann alle heimlich die Glühbirnen rausgedreht, aber gut, da kommt schon wieder vorbeigefahren. Ja, so kannst du irgendwie sein. Nee, aber dann hatte sich das so gesettelt und dann merkten die irgendwie, ja, das rechnet sich nicht mehr, oder die Leute waren dann irgendwie selber auch wieder in so Situationen, dass sie eben nicht mehr um 3 Bier trinken gegangen sind und vorher war man so Spaßgeriller unterwegs. Das war irgendwie so was Komisches. Das zeichnet, glaube ich, irgendwie die 90er hoch aus. Na, dann aber, okay, dann lass uns doch einfach sagen, mit Einführung einer der größten Peinlichkeiten der 90er Jahre, nämlich der After-Work-Partys. Das habe ich schon gar nicht mehr mitgekriegt. Naja, wo ja, dann, weil mir wo dann im Grunde genommen diese Kultur losging, so. After Work ist ja für mich immer Pre-Work. Ja, ja, eben, aber so. After Work Partys dachte ich so, ja, After Work Party, wo ist der Unterschied zu einer Kneipe? Der Unterschied war, dass die dann um 18 Uhr anfangen. Ja, ja, weil ja. After Work für die ganzen Heinis natürlich bedeutet irgendwie um 5 oder um 5 kann ich aus dem Büro raus. Stimmt. So, und dann fängt die Party um 6 Uhr an und dann kann ich nämlich zur dann genau, dann kann man irgendwie schon baggern und saufen und dann kann ich aber noch Tagesschau sehen. Ja, ja. Irgendwie völlig absurd. Also und das hängt irgendwie damit zusammen. Ja, ja, das ist irgendwie genau der Moment. Afterwork Party, müssen wir noch feststellen, es ging, glaube ich, mit diesem Internetboom los, also mit dem Dotcom-Hype und Aktienquatsch. Also wahrscheinlich dann auch 99 so. Hallo Alex. Hallo. Schon mal auf einer Afterwork Party gewesen? Hast du überhaupt Arbeit? Nee, ja, zurzeit arbeitslos. Also Afterwork ist ja auch nicht mein Ding. Und also für Arbeitslose ist es ein Scheiße, oder? Eine Afterwork Party. Ja, das große Arbeitslos gezogen erstmal. Schlag ins Gesicht? Ja, ja, ja, genau. Ja, irgendwie schon. Nein, jedenfalls, für mich war es erstmal politisch das größte Desaster, die Wiedervereinigung war, als uns die ganzen Bananen weggekauft wurden, damals. Was weggekauft wurden? Bananen, also auch wenn wir keine Bananen mehr haben hier im Westen, wa? Ach so, ja, ja. Naja, musikalisch das Schlimmste so, Anfang der 1991, Tod von Freddie Mercury, wa? Also, hat schon ganz schön reingehauen. Dass der beste Sänger auf einmal tot ist, also. Oder? Ja, also ich halte jetzt Freddie Mercury nicht für den besten Sänger der Welt, aber ist doch, würde ich schon auch in die 90er mit reinnehmen. Freddie Mercury und Lady Di in einem Jahrzehnt. Auf jeden Fall, also ich fand schon. Wann ist er gestorben? 91? 91, ja. Könnte man aber schon nur sagen, Ende der. Also das war dann, da war dann die 80er zu Ende, oder? Da waren also wenn man jetzt so Fan von Freddie Mercury ist. Von Queen, ja. Da waren für mich die 80er nicht zu Ende, also 91 mit dem Tod von ihm. War ziemlich gravierend, also er hat schon gute Musik gemacht. Da waren die 80er zu Ende. Für mich waren da die 80er zu Ende, 91. Ja, ja, meine ich, genau. Ja, ja. Wir sind okay. Aber, wir reden über die 90er Jahre, Alex. Ja, klar, aber die haben ja, aber damit fangen die 90er an. Damit fangen die 90er an, genau. Okay, also Tod von Freddy. Für mich eigentlich schlecht, weil die gute Musik war für mich auf einmal damit weg. Also, und danach kam nichts mehr Gutes, fand ich soweit. Ach echt, da bist du so verbissen, dass du sagst, mit dem Tod von Freddie Mercury 91 war die Zeit guter Musik komplett vorbei? Aus meiner Sicht schon, auf jeden Fall. Also, aber jetzt gibt's ja The Darkness. Naja, The Darkness, was ist The Darkness? Also, naja, da kommt auch nicht mehr so viel Gutes nach, also. Ach, der aber wenn du in 15 Jahren Musik nichts Gutes gefunden hast, Alex, ich glaube, da muss man ein bisschen die Ohren aufmachen. Da müssen wir nochmal nachfragen. Du bist 27, oder? Ja. Du warst 1991 14, würde ich mal sagen. Ja gut, trotzdem habe ich die 80er schon gut mitgemacht mit der Musik. Ja, ja, glaube ich. Aber seitdem du 14 bist, ich habe in den 19 auch... Gibt es keine neue Musik mehr, die du... Nichts anderes mehr gehört, nee. Akzeptabel. Nee? Nach 95 kam die letzte Album von Queen aus und also bis dahin gab es noch für mich sozusagen, aber also der Tod von Freddie Mercury auf jeden Fall, das war schon mal ziemlich krass, fand ich. Alex, du hast bei steigender Lebenserwartung noch 40 Jahre vor dir. Du kannst doch musikalisch jetzt nicht bei 14 stehen bleiben. Tja, wenn nichts mehr Gutes nachkommt aus meiner Sicht, dann schon irgendwie, ja? Also. Oh, das ist aber auch bitter, oder? Das kann man nicht kopieren und ich habe mich da schon ziemlich reinge... Ja. Das war schon... ziemlicher Einschnitt, musikalisch. Ja, ja, das glaube ich ja. Das ist ja auch, das nimmt dir ja auch keiner. Also ich war früher auch also, totaler Queen-Fan, irgendwie überhaupt kein Thema, aber dass da nichts mehr musikalisch nachgekommen ist, wenn du das sagst, ist ja doch eher tragisch. War nie Queen-Fan. Ich habe immer nur We Will Rock You, konnte man immer so schön. Das fand ich gut. Ja, das wäre noch eins der schlechteren, fand ich, aber da gab es schon besseres von ihm. Aber auf jeden Fall. Naja. Mensch, ja, aber du hast echt immer noch so ein Zittern in der Stimme, oder? Ja? Du hast immer noch so ein Zittern in der Stimme. Ja, ich bin auch ganz aufgeregt. Das bin ich auch voll mit. Ach so. Der ist immer noch der Tod von Freddie Mercury oder ja. Bist du die Treppe hoch jetzt oder weil du zum ersten Mal im Radio bist? Nö, weil ich das erste war. Wegen Freddie. Ja, genau. Tja. Absoluter Fan. Kann man offensichtlich, ja. Sorry. Aber das hätte Freddie auch nicht gewollt, dass du dann keine andere Musik mehr gut findest. Ach, wer weiß. Also, naja. Ich weiß. Was fand der gut? Was der gut fand? Ja. Keine Ahnung, was der gut gefunden haben. Ja, der wird doch auch Musik gehört haben. Du warst ein riesen Fan, dann wirst du ja wohl massig Interviews gelesen haben und irgendwie wissen, wo die Inspiration für seine Songs herkam. Inspiration, mein Gott, der hat eben eine gute Stimme gehabt und der hat viel ausgedrückt in seinen Liedern und ansonsten hat mich nicht viel interessiert, aber was jetzt seine Inspiration soweit war, das... Aber da musst du mal nachforschen, wovon war Freddie Mercury Fan? Vielleicht entdeckst du neue, alte Musik neu. Das ist auch eine gute Frage, stimmt. Der wird doch auch Musik gehört haben. Der wird doch nicht selber sagen, hey, ich bin der größte Sänger, ich höre mir nur meine Platten an. Hör mal, der ist seit 15 Jahren tot. Seit 15 Jahren denkst du nur über den nach und über seine Musik. Du hast dich noch nie gefragt, wo er die Inspiration dafür hergenommen hat? Der war schon Unikum. Also er hat für mich einfach die Musik erfunden. Also sozusagen, der war schon eine Sache für sich. Und von daher würde ich schon, so, würde ich schon sagen, ja. Ah, man baut sich schon die Welt so, wie man sie braucht. Genau, ah. Auf jeden Fall. Naja, okay. Da gab es nichts Vergleichbares, wollte ich nochmal sagen. Also, ja. Deshalb. Gut. Gut, okay. Dann, ja. Jo, ciao. Ja. Okay, tschüss. So. Da konnten wir jetzt Bede nicht so richtig mithalten, oder? Da hätte ich dann doch eher über Fußball geredet. Ich habe ja, war ja, als ich klein war, auch Queen-Fan. Darum ging's ja dabei, aber gerade gar nicht. Ja, ja, offensichtlich. So. Da fällt ja nur mal dieser eine Satz aus der Titanic ein. Den ich nicht kenne und den du dich jetzt nicht traust zu sagen, oder? Ich kann den sagen, ein Zitat aus der Titanic. Und wenn du denkst, das kriegst du nie, dann denk an Freddie Mercury. Warte nochmal. Hm. Habe ich nicht ganz verstanden? Na, mach mal weiter, musst du besser zuhören. Ja, super, scheiße. Ja, na dann hören wir jetzt mal zu, oder? Ja. Einer der großen Toten der 90er Jahre, Rio Reiser. Aber die Musik selber ist schon wieder 70er Jahre. 72 ist die Platte, unglaublich, oder? Da sind wir wieder in der ersten Hälfte, ne? Die hier. Ist eigentlich noch 60er. Eigentlich noch 60er. Mensch, Meier kam sich vor wie eine Ölsardine. Irgendjemand stand auf seinem rechten großen Zeh. Das passierte ihm auch noch in aller Herrgottsfrühe. Im 29er kurz vor Hallensee. Der Kassierer schrie, er hat noch keinen Fahrschein. Und Mensch Meier sagte laut und ehrlich, ich, aber ich war schwarz und füttere mein Sparschwein. Und der Schaffner sagte, Mensch, bist du verrückt. Doch Mensch Meier sagte, nee, nee, nee, er rennt die BVG. Ich bin hier oben noch ganz dicht. Der Spaß ist zu teuer, von mir kriegst du nicht. Recht, Mensch Meier, was die mit uns so machen, ist der reine Hohn. Erstfallende von uns, immer höhere Steuern. Und was wir dann versieben, kostet unseren Lohn. Doch der Schaffner brüllte, muss erst was passieren. Rückt das Geld raus oder es geht rund. Was ihr da quatscht, hat mich nicht zu interessieren. Und wenn ihr jetzt nicht blecht, dann kostet das ein Pfund. Da riefen beide, nee, nee, nee. Wir sind hier oben noch ganz dicht. Der Spaß ist zu teuer, von uns kriegst du nicht. Nee, nee, nee. Wir sind die DVG. Wir sind hier oben noch ganz dicht. Der Spaß ist zu teuer, von uns kriegst du nicht. Halt mal an, Fritz, wollte da der BVG-Knecht. Ich schmeiß den Meier raus und hol die Polizei. Doch die Leute riefen, sag mal, bist du blöd, Mensch. Wir müssen arbeiten, wir haben keine Zeit. Und wenn die da oben x Millionen Schulden haben, sollen wir es bei den Bonzen holen, die uns beklauen. Du kannst deinem Chef bestellen, wir fahren jetzt alle schwarz. Und der Meier bleibt hier drin, sonst fliegst du raus. Da riefen alle, nee, nee, nee. Er wird die BVG. Wir sind hier oben noch ganz dicht. Der Stand ist zu teuer, von uns kriegt er nicht. Nee, nee, nee. Wir sind die BVG. Wir sind hier oben noch ganz dicht. Der Stand ist zu teuer, von uns kriegt er nicht. Nee, nee, nee. Wir sind die BVG. Wir sind hier oben. Okay. Nee, nee, nee. Dann Fritz in Spremberg. Dann 103,2. Fritz Info. Ah ja, um 23.32 Uhr war ich mit Wetter hingelegt. Verbummelt habe ich's. Hier? Nein, wo denn? Weg, Wetter ist weg. Alarm, Alarm. Kein Wetter, hast du da noch ein extra Wetter? Dann muss ich noch mal eins ausdrucken gehen. Ach so, echt? Ja. Ja? Kein Problem, soll ich's machen? Ja, super. Okay, Moment. Ach so, was mache ich denn die ganze Zeit hier? Naja, ich deute mal an, dass es 23.33 Uhr ist und jetzt echt Sekunde für Sekunde später wird, dass wir jetzt einen Fritz-Dings-Info hier vor uns haben und ich gleich die dankbare Aufgabe habe, hier das Wetter zu verlesen. Aber das will ich dann auch mit voller Kraft, Energie und Werbe machen. 23.34 Uhr inzwischen. Das Wetter am Abend und in der Nacht verziehen die Wolken sich immer mehr und die Temperaturen sinken auf 6 bis 1 Grad. Morgen wird es meistens heiter. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 22 Grad. Und jetzt die Meldung mit Mario Bartsch. Der Wirtschaftsweise Axel Weber soll neuer Bundesbankpräsident werden. Das bestätigte am Abend Finanzminister Eichel. Weber ist Wirtschaftsprofessor an der Universität Köln. Der bisherige Bundesbankchef Weltike musste wegen der sogenannten Hotelaffäre zurücktreten. Die britische Entscheidung für einen Volksentscheid zur EU-Verfassung hat auch in Deutschland eine Diskussion ausgelöst. Laut der Süddeutschen Zeitung haben die Grünen und die CSU eine EU-weite Abstimmung ins Gespräch gebracht. Die Bundesregierung will aber keinen Volksentscheid. In der irakischen Hauptstadt Bagdad haben Aufständische ein Gefängnis mit Mörsergranaten angegriffen. Dabei wurden 22 Häftlinge getötet und fast 100 verletzt. Das Gefängnis wird US-Armee geleitet. Nach der Love Parade steht möglicherweise auch die Berliner Skate Night vor dem Aus. Nach Angaben der Berliner Zeitung ist der Hauptsponsor abgesprungen. Damit fehlten den Organisatoren 50.000 Euro. In Berlin kann es morgen zwischen 7 und 8 Uhr zu Behinderungen im S-Bahn-Verkehr kommen. Die Gewerkschaft Transnet schließt spontane Arbeitsniederlegungen nicht aus. Hintergrund ist der laufende Tarifstreit. Und zum Sport: im Halbfinal-Hinspiel der Fußball Champions League besiegte der AS Monaco FC Chelsea London mit 3:1. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung von der A10, südlicher Berliner Ring, Schönefelder Kreuz Richtung Potsdam. Zwischen Ludwigsfelde West und Nutetal gibt es eine Baustelle. Dort ist der rechte Fahrstreifen gesperrt. Ansonsten gute Fahrt. Ja, hallo, hier ist der Martin. Jule. Tobi. Benjamin. Paul. Anton. Lisa. Und wünsch mir Marilyn Manson, Black Eyed Peas, Bono Surround, Die Flame von der Terrorgruppe. Ich grüße Anja, die beiden Davids, Andrea. Einfach mal so für mich. Alle Studenten. Tschüss, Lila. Wir lieben dich. Open Box. Einfach nur anrufen, wünschen und grüßen. 0331 70 97 130. Open Box. Die Musikwunscherfüllungsradiosendung mit Grüßen. Immer Montag bis Freitag ab 19 Uhr und im Radio. Fritz. I've been so used to, don't you wish you never, never, never, don't you wish you never, never, never, don't you wish you never, never, never, don't you wish you never, never, never, I'll beg you, my darling, don't leave me, I'm hurting. Meine, Freddie Mercury hin oder her. Das war PJ Harvey. Das war irgendwie für mich eine der großen Entdeckungen der 90er Jahre. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Und hier als bei mir als Gast im Studio der definitive 90er-Jahre-Experte Johnny Häusler. Scheiße, war schrecklich fies. Ja, und du kannst nach 15 Jahren Radio noch immer nicht das Mikro aufmachen rechtzeitig. Na, meins schon. Ich kann das nicht, Gabi. Armleuchter. Ja. So, wir kommen jetzt... Turmsteine Scherben. Genau. 72 hast du gesagt, was mich ja gerade echt schockiert hat, weil gerade heute habe ich in Kreuzberg ein Plakat gesehen, eher brennt die BVG. Und wo ich schon dachte so, Mann. Aber wo mir nicht bewusst war, wo bewusst war, dass das Turmsteine Scherbenstück von 1972 ist, also mit anderen Worten 33 Jahre, hat sich nichts verändert eigentlich, also in den Köpfen einiger, weil die Problematik ist dieselbe, nämlich BVG ist zu teuer, obwohl sie heute wahrscheinlich 10-mal so teuer ist wie damals, würde ich denken. Mhm. Haut wahrscheinlich hin. Kann ich hier einschätzen. Mhm. Und das finden wir immer noch alle blöd und wollen lieber schwarz fahren und umsonst. Also unterstütze ich auch vollkommen, aber... Weißt du, eher brennt die ja, 33 Jahre später so, je weiter man weggeht, desto weniger hat sich verändert. Das ist schon, aber das ist dann aber auch schon toll, so eine Kraft zu haben, war so ein Slogan zu finden, der irgendwie die 30 Jahre selbst bei ja, vermutlich sind es dieselben Leute. Also das kann auch sein. Gut, wir wollen jetzt eigentlich, aber vielleicht sollten wir schnell noch mit Ragi, der aus Spandau anruft, der hängt schon auch ewig in der Leitung. Ach so. Ja, wir wollen jetzt nämlich eigentlich auf die schrecklichen Seiten, die schlimmen Tendenzen der 90er Jahre zu sprechen kommen, aber du hattest noch irgendwie was nachzutragen, nehme ich an, Ragi. Also, ich wollte eigentlich nicht über die negativen Seiten der 90er sprechen. Ich wollte mich erstmal deiner Meinung anschließen, dass ich bin auch ein Fan der ersten Hälfte der 90er Jahre, der frühen 90er sozusagen. Ja? Also, ich verfolge das auf jeden Fall, so gut es geht, mit auf Fritz, die 90er Wochen. Ja. Und, hast du schon mal gelernt? Ja, also ich sag mal so, ich wundere mich halt auch sehr, sehr viel, weil ja, die Meinung, die halt so teilweise zum Besten gegeben wird, also erstmal das, woran sich die Leute erinnern, sind eigentlich meistens die Sünden sozusagen der 90er Jahre. Die positiven Seiten wurden weniger hervorgehoben, ist mir aufgefallen. Und dann, ja, halt eben, also ich bin bekennendes Techno-Kind gewesen. Ja. Und Techno wird in der ganzen Diskussion irgendwie so ein bisschen runtergespielt, kommt mir das vor. Und wie runtergespielt? Naja, wenn, ich meine, meinst du jetzt auch Fritz generell in der Woche, oder? Also wir beide... Ja, naja, nicht, also jetzt nicht nur von also vor allen Dingen von Seiten der Anrufer halt, ne? Also ich weiß nicht, ich habe gestern, glaube ich, einen Blue Moon verfolgt, ja, wo es um die musikalischen Erinnerungen der 90er Jahre ging. Ja. Und da haben nur Rocker angerufen. Frechheit! Der Moderator oder halt irgendwelche Kiddies halt, die dann irgendwie mit so ganz grausamen Sachen kamen. Und der Moderator, der hat dann schon immer verzweifelt irgendwie mal nach einem Kandidaten gesucht, der halt auch mal was über Techno erzählen kann, weil meine Meinung ist, also erstmal bin ich mit Fritz sehr stark verbrüdert durch die 90er Jahre. Ja. Marusha, Rave Satellite und auch im Endeffekt halt, dass wenn man als Frühraver Musik hören wollte, mit der man sich identifizieren konnte, dann musste man halt Fritz hören, ne? Oder halt Steve Mason. Und ja, weil so, dass halt im Endeffekt dieses Steckenpferd in dieser Revival-Energie ja zu kurz kommt. Man könnte ja jetzt ketzerisch glauben, dass die Techno-Freaks einfach nicht mehr fähig sind anzurufen. Ja, nee, also ich wundere mich auch ein bisschen, wo die Leute von früher sind. Also ich bin auch schon ganz, ganz, ganz lange raus aus der Szene. So fast 10 Jahre sozusagen. Aus der Techno-Szene raus? Ja, ja. Also weil das halt Techno, das, was ich mit Techno verbinde, das war ja halt eben, das endete ja im Endeffekt mit dem Anfang des Kommerzes. Und da haben wir ja wieder die Parallelen zum Punkrock, ne? Ja, also ich da haben wir auch alle mal gesagt, naja, es war vorbei, als die Sex Pistols einen Plattenvertrag unterschrieben haben. Naja, aber das sind aber immer so Bewegungen, oder? Die, ja, klar, entsteht irgendwie was Neues, man ist vorne dran und dann... Ein Phänomen in Berlin, also ich meine, Techno ist ja wirklich eine Berliner und eine Detroiter Geschichte, sage ich jetzt mal so als Halbleihe, was die Musikrichtung angeht. Aber ein Phänomen in Berlin fand ich immer, dass ganz viel von den Leuten, die organisatorische Seiten von der Techno-Szene übernommen haben, also die Clubs eröffnet haben, die Labels gemacht haben und so, ganz häufig auch eher ältere Generation war, die auch zu Punkrock-Zeiten schon dabei war. Da natürlich jünger war. Yeah. Ich denke mir, dass die Leute halt auch einfach eine Möglichkeit in der Zeit damals für sich entdeckt haben. Ich meine, ich bin ja nun auch ein sehr junger Kandidat sozusagen gewesen oder ein junger Anhänger der Techno-Szene damals. Ich habe 14 halt angefangen zu raven, noch zu XTP-Zeiten im Bunker. Und das ging ja dann hoch bis, ja, also 35, 40 war absolut normal. Und dass die Leute halt, ich meine, ich habe damals im Endeffekt damit halt auch nur als Teilnehmer, als Spaßhaber sozusagen mitgemacht. Würde ich heute nochmal eine Musikbewegung erleben, der ich mich so anschließen könnte, dann würde ich das höchstwahrscheinlich heutzutage auch anders machen. Ne? Man ist halt älter geworden. Wie denn halt anders machen? Du würdest dann aktiver dabei sein, ja, oder richtig, wie? Richtig. Und ich würde auch probieren, halt eben als Initiator halt eben mitzuwirken. Ja. Wie alt bist du jetzt? Wie bitte? Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 27. Okay, das heißt, also wenn man mal sagt, vor 10 Jahren bist du sozusagen schon, warst du nicht mehr so interessiert, 17, dann... Mit 17, 18 bin ich ausgestiegen, ja. Da ist es dann auch geknickt. Also ich meine, das war es, was Kutte, glaube ich, vorhin auch so ein bisschen als Metapher anführen wollte. Hast du eben Kutte gesagt? So hast du eben Kutte gesagt? Ja. Mein lieber Freund. Red Kutte, weiter. Ich habe dich noch nie anders angesprochen, mal nebenbei. Echt? Aber, bist du aber eigentlich immer gleich rausgeflogen? Nee. Nee? Gut. Nee. Na ja, dann mach das weiter. Das ist auch gar nicht böse gemeint. Ja, ich werde ja auch gelassener. Gut. aber ich denke mir, das, was du da gesagt hattest, von wegen halt, dass man ab Mitte der 90er nach der Show nicht mehr so vernünftig ein Bier trinken konnte, war halt für mich eben das Gleiche, eben, dass man halt auf einmal, wie halt eben die Love Parade dann auch irgendwann eben zu einer Veranstaltung geworden ist, wo halt lauter Leute auf einmal mitgemacht haben, die halt die Philosophie dahinter überhaupt nicht mehr verkörpert haben, die das halt nur als Möglichkeit gesehen haben, mal so richtig auf die Kacke zu hauen. Innensenator Schönbohm erinnere ich mich noch. Ja, und der hat auch als Möglichkeit gesehen, halt mal richtig auf die Kacke zu hauen. Aber jetzt lass mal, das ist aber, trotzdem kommt man da jetzt in so eine Diskussion, die ist ja zu jeder Bewegung, zu jedem Trend, zu jeder... Ja, aber ich meine, wenn wir... Also auch Hip-Hopper... Wenn wir über die 90er reden, ich habe es halt jetzt, wie gesagt, eine Weile irgendwie mit angehört. Ja, Techno super wichtig für die 90er, überhaupt keine Frage. Aber sicher auch noch für andere vielleicht ein paar Jahre länger als für dich. Aber du hast gerade keine Frage. Du hast gerade Ecstasy erwähnt. Sind die 90er ein Drogenjahrzehnt gewesen? Ich habe Ecstasy erwähnt. Ja, du hast gesagt. Ich habe XTP erwähnt, im Bunker. Sorry, dann habe ich... Entschuldigung, ja. Nee, aber ich meine, sicherlich war es auch so gewesen, da sind natürlich viele neue Drogen auf den Markt gekommen. Mhm. Es gab halt eben so eine Evergreen sozusagen wie LSD, aber Ecstasy war natürlich im Endeffekt eine Erschaffung der 90er Jahre, die ja auch im Endeffekt diese Bewegung sehr, sehr stark beeinflusst hat. Ne? Mhm. Ich denke mir, dass halt auch viele von den Frühravern aufgrund ihrer Ecstasy-Erfahrung irgendwann ausgeschieden sind. So. Und darum heute nicht mehr anrufen können. Ja, das meinte ich ja vorhin. Nein, aber das ist natürlich irgendwie wirklich eine Frage. Vielleicht kannst du die irgendwie doch beantworten. Also wenn du dich jetzt darüber beschwerst, zu Recht feststellst, dass 90er Jahre, dass man an Techno definitiv nicht vorbeikommt, ja. Warum spielt es dann in so Diskussionen, wenn man über die 90er Jahre redet, irgendwie so kaum eine Rolle? Ich weiß es nicht. Also ich habe auf der einen Seite das Gefühl, dass halt das Publikum von damals nicht mitgegangen ist, also dass halt ein großer Anteil des Fritz-Publikums halt eben um die 20 ist und darüber halt irgendwie ausscheidet. Und die Leute, die dann halt älter sind und noch im Repertoire sind, so, das sind halt eben mehr so die Rockanhänger, ne? Ich wollte auch auf jeden Fall noch anmerken, dass es mir dabei jetzt auch gar nicht so sehr um Techno als Musikkultur geht, sondern Techno war, deswegen fand ich auch diesen Vergleich, oder ich finde diesen Vergleich zwischen Detroit und Berlin immer ein bisschen schleppend, weil Detroit hatte diese Wiedervereinigung nicht. Und Techno hatte für die Wiedervereinigung in Berlin eine riesengroße Bedeutung. Ja, es war, ohne Techno wäre Berlin nicht so schnell zusammengewachsen, wie das im Endeffekt passiert ist. Die Leute waren von heute auf morgen zusammen in Clubs. Super These, genau. Weil doch neutrales Territorium war, oder? Mhm. Beide neu war. Ihr habt keine Geschichte, ihr habt keine Vergangenheit, sondern ihr habt da nur die Gegenwart gewissermaßen und einen gemeinsamen Fable, eine gemeinsame Leidenschaft. Und wenn man die Mentalität dieser Techno-Bewegung der ersten Hälfte, sage ich mal, der Techno-Bewegung kannte, dann wusste man ja, worauf das hinauslief. Man hat nämlich schön durchgemacht in dem Laden und irgendwann morgens ist man mit irgendwelchen Leuten, die man ein paar Stunden davor noch nicht kannte, die sich auch untereinander zum größten Teil noch nicht kannten, irgendwo gestrandet, in Spandau, im Friedrichshain, weiß der Henker wo. Ich wusste meistens überhaupt gar nicht, wo ich da bin. Ich wurde mal in irgendwelche Autos reingestopft und irgendwo ist man dann rausgegangen, hat sich da gemütlich irgendwo hingestellt. Irgendjemand hatte dann meistens ist man natürlich in Wohnungen gefahren, wo dann halt eben ein Deck aufgebaut war, zwei MK2s. Irgendjemand hat sich da hingestellt, hat ein bisschen Musik gemacht. Man hat vielleicht Blubber rumreichen lassen oder irgendwie sowas. Aber es war halt einfach dieses Miteinander danach auch noch chillen gehen, ja, ausspannen. Auf einmal sind super viele Beziehungen entstanden, Mischbeziehungen, also Ost-West-Beziehungen. Das ist halt einfach ein verheerend starker Anteil. Viele von den Wessis, sag ich mal, die coolen Wessis sozusagen, SO36 hat sich ja auch irgendwie dann verlagert in den Friedrichshain und in den Prenzlberg. Viele sind rübergegangen. Das ist halt einfach ein ganz, ganz starker Motor für das Zusammenwachsen bei uns hier in Berlin gewesen. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber ich finde das nicht schlecht, war Techno als Sound der Wiedervereinigung. Ja, das ist ja sowieso. Ja, ja. Also als Soundtrack sowieso, aber... Es gab zum Beispiel auch noch ein anderes nettes Element. Ich erinnere mich, dass damals zur Wiedervereinigung sind diese Ost-Fußballclubs umgemodelt worden. Da war es irgendwie so früher Tradition gewesen, dass halt eben das, was dann sozusagen als Hools bezeichnet wurde, dass die an den Wochenenden auf ein Fußballspiel gegangen sind und sich dann die Fresse eingekloppt haben. Nun wollten die ihre Fußballclubs halt marketingmäßig aufpäppeln und wollten dieses Schmuddel-Image weghaben und haben halt die Hools sozusagen ausgeschlossen. Ja. So, und dann war man halt erstmal ratlos auf Hool-Seite sozusagen. Was machen wir jetzt? Und dann haben gleichzeitig die Läden... Irgendjemand haben die Fresse polieren, aber wem jetzt, wa? Ja, nee, Entschuldigung, mach weiter. Ja, aber... Es hat halt eben eine fantastische Wendung im Endeffekt genommen, ja, weil nämlich die Läden, als sie dann angefangen haben, eben Kapital, sage ich mal, ein bisschen wichtiger zu werden, so wie das E-Werk und so, als sie halt angefangen haben, richtig Reibach zu machen, da wollte nämlich die Mafia damals an die ran und wollte Schutzgelder von denen erpressen. Und die konnten sich dagegen überhaupt nicht wehren, das haben die Hools damals mitbekommen. Die sind da hingegangen und meinten zu denen, passt mal auf, Leute, das können wir gar nicht akzeptieren, ja, dass jetzt hier bei uns, also im Ostteil der Stadt, die meisten Clubs waren ja nun mal im Ostteil der Stadt, dass wir hier von einer ausländischen Mafia im Endeffekt halt abgezockt werden. Das ist uns echt ein Kulturschock, mit dem kommen wir nicht klar. Wir halten euch diesen Stress vom Leibe und wollen dafür nichts haben. Und der nette Nebeneffekt daran war im Endeffekt, dass die Hools halt in diese Szene halt mit integriert wurden und halt total abgesoftet sind. Die sind halt super weich draufgekommen. Stimmt, halt. Also du sprichst jetzt so gewissermaßen von marodierenden BFC Dynamo-Fans, die dann das E-Werk voller Mafia schützen. Aber Tütü sozusagen durchs E-Werk gesprungen sind, original. Ach so, ja? Ehrlich? Das ist natürlich, toll. Ich glaube, da hast du mehr praktische Erfahrung, aber das ist natürlich trotzdem eine sehr gewagte These, weil ich meine auch... Ich war live dabei, verdammt nochmal, ja? Ja, aber trotzdem... Es gab nur ein einziges Mal Code Stress, nämlich als die angekommen sind und das Geld eintreiben wollten, dann standen auf einmal ein paar andere Leute, die sind nicht zur Seite gewichen. Dann gab es ein paar blutige Nasen. Dann haben die auch im Endeffekt ganz schnell festgestellt, scheiße, die lassen sich nicht einschüchtern. Naja, und dann war das ja auch für ein paar Jahre erstmal ein super relaxter Zustand da an den Türen. Und die Hools, die sind dann halt in Scharen da in die Läden reingerannt gekommen. Ich weiß nur, als diese Schwämme dann nach dem Walfisch im, ich glaube, Boogaloo hieß es dann damals oder so, kam. Ich meine, und es war strange. Du standest da halt eben auf der Gesundheit. Ja, nee, entschuldige. Ja, darf ich? Ja. Ich stand da halt eben so als kleiner Teenager, also sagen wir mal 15, auf einer Tanzfläche, neben mir irgendwelche Stiernacken, die dreimal so breit und doppelt so groß waren wie ich und wo man normalerweise einfach mal Angst gekriegt hätte. Und die haben dir dann halt irgendwie einen Joint rübergereicht oder so und haben dich halt super freundlich halt angesprochen. Ja, es war geil. Es war super geil. Und ich meine, das sind so Phänomene, die ich, also das hört sich jetzt vielleicht schmeißen an, aber es ist die pure wirklich für immer in meinem Herzen drin tragen werde. Ja, das ist, ich habe meine als Westberliner ja auch irgendwo meine Geburtsstadt mit der Wiedervereinigung verloren. Mhm. Also Alliiertengesetz, SO 36, 1. Mai etc. pp. kann ich halt heute nicht mehr erleben und habe aber eben dafür eine Erfahrung halt eben machen können, die halt einzigartig eigentlich ist in der Welt. Ne? Aber würdest du denn als offensichtlicher Experte mir widersprechen oder zustimmen, wenn ich sage, dass trotzdem für, ob nun für die Hooligans oder für neu rangewachsen oder so, trotzdem Techno auch zu einem Soundtrack für die, die nicht soft geworden sind, verkommen ist? Also ich weiß, dass es dann irgendwann so ungefähr zur Mitte der 90er Jahre, ein bisschen vorher, so 94, hat's einen Break gegeben. Da sind dann halt eben auch im Boogaloo viele Ausschreitungen gewesen. Da ist die Szene auch unheimlich stark mit Alkohol auf einmal unterwegs gewesen. Da hat man unheimlich viele Leute auf einmal im Bierrausch gesehen. Und es ist dann halt eben auch brutaler geworden. Aber auch, also nicht nur auf dem Gebiet. So, es sind dann halt auch einfach fürchterlich viele Leute von außerhalb, ich sag mal, aus den Provinzen, hauptsächlich natürlich aus dem Ostteil der Nation sozusagen eben gekommen, die halt wirklich von ihren Kuhkäffern gekommen sind, die einen Kulturschock hier gekriegt haben und halt einfach so den Eindruck hatten, so nach dem Motto, so ey, hier kann man ja machen, was man will. Ne? Und das haben die dann halt eben auch getan. Wie zum Beispiel eben auch auf der Love Parade, was halt einfach da die ganze Stimmung halt eben super bizarr gemacht hat, wo halt wirklich, ich erinnere mich noch, wie wir Alt-Raver, ja, wie wir damals mit 400 Mann irgendwie über den Kudamm gegangen sind, wo es einfach noch kultig war, ja, wo der Quantensprung zum Beispiel daraus bestand, dass auf einmal ein Bulle irgendwie ein bisschen mit den Hüften gewippt hat zu der Musik oder ein paar Omas mal vorm Kanzler gestanden haben und uns angelächelt haben oder so, das waren Welten, das war gigantisch, ja, und ein paar Jahre später hatte man dann auf einmal so ganz bizarres Volk, die übelst verdruckt waren, die tierisch die Sau rausgelassen haben und uns halt eigentlich gezeigt haben, ja, wir akzeptieren euch überhaupt nicht. Ne? Die konnten mit uns nichts mehr anfangen und wir standen halt alle so ein bisschen am Rande und dachten uns so, ey, was ist passiert? Grauenhaft. Sag mal, da bist du jetzt aber dann irgendwie schon ein bisschen heimatlos, oder? Diese irgendwie doch faszinierende Beschreibung der frühen 90er Jahre. Du hast so gesehen nicht unrecht, aber naja, sagen wir mal so, wer seine Heimat sozusagen nicht in sich selbst findet, ja, der ist verloren. Also ich wäre verloren ansonsten, ne? Das ist so, ja, man ist halt irgendwie wie so ein alter Krieger sozusagen. Ich finde es halt auf, also mehr so in dem Bereich halt eben traurig, dass, also ich bin halt so ein Typ, ich kann eigentlich tierisch geil die Sau rauslassen, ich kann tierisch feiern, ich kann mich tierisch freuen, kann tanzen und all diese Sachen. Ich kann es aber nicht an den Mann bringen, weil diese Kultur in der Art und Weise einfach nicht mehr angeboten ist. Ja. Ich glaube, ich war das letzte Mal vor 2 Jahren weg oder so im Tresor. Wollte ich gerade fragen, wo gehst du jetzt hin, wenn du mal die Sau rauslassen willst? Nirgendwo. Weil ich einfach, ich informiere mich leider nicht gut genug. Ich habe letztens irgendwie erfahren, eine Woche zu spät, dass wohl im Tresor irgendwie so eine absolute Beginning-Time-Revival-Party war, die wohl tierisch geil war, irgendwie mit Tanit oder so. Ich habe mir echt die Eier abgebissen, dass ich nicht da gewesen bin, aber ich informiere mich halt auch einfach nicht mehr stark genug in die Richtung. Ja, weil jetzt halt irgendwie, weiß ich nicht, das ist so wie Goldschürfen, ja. Das ist ja, aber ich glaube, also ich meine, ich glaube trotzdem, dass du da natürlich irgendwie nochmal, abgesehen von den sicher richtigen Fakten, dass sich natürlich Sachen verändert haben, aber das ist ein ganz normaler Prozess, wenn du im Entstehungsprozess von einer Sache dabei bist, dann verliert die natürlich in dem Moment, wo es Mainstream wird, seinen Reiz und da darf man nicht zu viel drüber weinen. Also ich habe jetzt hier nicht irgendwie, weiß ich nicht, eine Flyer-Tapete mit Flyern von Anfang der 90er Jahre, ganz im Gegenteil. Also wer mich heute kennenlernt, so der würde auch nicht vermuten, irgendwie, der könnte keinen Rückschluss mehr an mir finden, dass es halt eben damals so gewesen ist. Ja. Mhm. Aber ich finde es halt, wenn ich darüber nachdenke, manchmal, das ist auch nur noch ganz, ganz selten, vielleicht ein oder zweimal im Jahr, dass ich so richtig einen Ride kriege und mir denke so, ey, ich würde einfach gerne. Und dann finde ich es halt eben ein bisschen traurig, dass man nicht mehr sitzen lässt. Die Möglichkeit besteht, ja, weil es waren wunderschöne Partys, die wir damals gemacht haben. Sie waren verdammt schön. Ja, aber man muss trotzdem aufpassen, dass man nicht klingt wie seine Eltern. Da gebe ich dir absolut recht, aber da habe ich eigentlich mehr Bedenken um den Anrufer vor mir. Ja, weil ich höre ganz normal Musik, so wie jeder andere das tut, und hast du nicht gesehen. Es gibt Leute, die haben nie eine eigene Szene gehabt und die gehen auch nicht weg. So, ich habe es vor 2 Jahren mal probiert, wie gesagt, war ich im Tresor gewesen, die haben mich da alle angekickt, so was will der Großvater hier? Der war ich 25, verdammt nochmal. Ja. Leben ist schön hart und irgendwie recht. Ich habe die Stimmung genutzt, ich habe getanzt und so, aber hast ja keine Möglichkeit mehr, dich da mit irgendwelchen Leuten hinzuklemmen und dich zu unterhalten, ja, weil halt einfach mal gnadenlos heftige Teenies halt einfach sind. So, ich meine, nichts gegen Teenies jetzt, aber... Das Zeitalter ist angebrochen, wo man anfängt, mit seiner Freundin Hausmusik zu machen. Ja, gib mir die Freundin und dann mache ich das. Also, naja, üb erstmal ein bisschen Blockflöte, wa? Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, nicht zu danken. Ja. Tschüss. Ecstasy ist aber auch wichtig, finde ich, 90er. Ecstasy? Ja. Gab es in 80er? Habe ich nicht ausprobiert, sag ich nur. Ja. Kannst du ja noch nachholen. Und wie war's, ja? Naja, weiß ich nicht. Musst du ja auch nicht. Ja, ich wüsste ja, aber es ist einfach, ist schon definitiv, neulich hat es mir jemand gesagt, dass es deswegen so verschwunden wäre, weil die Qualität wohl so absolut saumäßig ist, aber Ecstasy ist natürlich nicht wirklich, also Bestandteil MDMA, auch wieder so eigentlich 60er, 70er. Mhm. Timothy Leary schon damit rumexperimentiert und so, aber so in dieser... in der Form schon, muss man schon sagen, 90er-Jahre-Droge. Wobei, waren aber zwei 90er-Jahre-Drogen, oder? Ecstasy und Koks. Ich finde, Koks ist schon eher 80er. Nee, aber das hat doch noch einmal so total gehypt, also dann auch mit diesem Internet-Start-up-Unternehmen, ja, Aktionärs-Dings, okay. Bis die Blase geplatzt ist. Mhm. Wo ich irgendwie da, also, wobei, es stimmt auch nicht, 80er, also wenn man so... Ich habe jetzt über gelesen, dass sie in Zürich, glaube ich, Kokainabgabe, also so auf Rezept und so, um die Szene irgendwie... Wo du auch denkst, ist aber nicht eigentlich die Droge, wo man jetzt so mit sozialen Wracks zu tun hätte, oder? Die man so, also Heroin kann man ja irgendwie verstehen, aber wenn die dann, oder? Doch, ich glaub, die sind dann schon so weit abgestürzt, dass jetzt schon irgendwie Kokain abgegeben werden muss. Aber auf einer anderen Ebene ist es schon genau soziale Wracks, nämlich wo du es vielleicht eher auf der sozialen Ebene eben hast. Ja, du bist so kontaktunfähig, kommunikationsunfähig und... Ob die dich dann in der Apotheke schleppen? Naja, man weiß es doch nicht, wahr, oder? Ja. Johnny, jetzt sollten wir vielleicht sollten wir erstmal eine Musik hören, aber ansonsten wollten wir vielleicht mal versuchen, so die schrecklichsten Entwicklungen, die so die 90er Jahre gebracht haben. Ja, welchen Müll haben uns die 90er eigentlich hinterlassen? Genau, dass wir irgendwie vielleicht mal die versuchen zusammenzusammeln, das ist ja die Telefonnummer. Die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonst die sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 7097 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Und das ist ja Daniel Johnston, auch so eine... für mich so eine 90er-Jahre-Entdeckung. Der hat übrigens eine schöne Platte, die hat jetzt weiter blöderweise nicht mit. Die heißt dann eben auch 1990. Und hier singt da Happy Talk und das ist ja das, was wir hier machen, oder? Das passt doch darin. Hallo. Habe ich neulich gerade noch mal gesehen. Das war ja irgendwie das alte Kurt bei der MTV-Dings da. Mhm. Hat er ja schönes Hi, how are you? Daniel Johnston T-Shirt. Mhm. Und ihr habt was, glaube ich, dann erstaunlicherweise für Daniel Johnston so viele Punkte auch nicht gebracht hat. Oder denken Sie, so ein Superstar in dem zentralen Medium, wenn der das bewirbt, sollte man ja denken, er sollte das heute ein reicher Mann. Nicht Daniel Johnston. Rolling. Daniel Johnston mit Jet Fair. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Und dem Johnny, der hier seit langer Zeit wieder mal im Radio zu vernehmen ist. Wir machen hier im Rahmen der 90er Jahre Woche auf Fritz, reden wir auch so ein bisschen über die 90er Jahre. Im Grunde, jetzt rennt die Zeit schon wieder weg. Wir haben noch 55 Minuten. Eigentlich habe ich ja noch drei Fragen, die mich total interessieren würden, und die sollten wir sortieren. Einerseits, darüber, das haben wir jetzt eben schon angedeutet, was haben die 90er Jahre an Schrecklichkeit gebracht? Die zweite Frage, was waren Überraschungen der 90er Jahre? Weil das, weil ich habe jetzt nämlich auch gerade hier so eine CD im Schacht versenkt, die, glaube ich, durchaus mit eine Überraschung. Man kann ja 5 Jahre nicht hier gewesen sein, hat sich nicht viel verändert. Eine Überraschung der 90er Jahre ist. Und dann wäre, glaube ich, interessant auch zu fragen, was waren so die inneren Tendenzen der 90er Jahre, die eigentlich zu ihrem Ende geführt haben? Also was war so die Ursachen dessen, dass es dann irgendwann an so einen Punkt gekommen ist, wo man gesagt hat, jetzt ist es aber irgendwie auch over und jetzt fängt wahrscheinlich was Neueres an, unabhängig von so äußeren Ereignissen, wie sagen wir jetzt 11. September oder weiß ich was. Womit fangen wir an? Mit dem Schrecken, oder? Also, wer... Das wird jetzt einfach in einer Stunde schaffen? Das müssen wir irgendwie schaffen. Außerdem müssen wir den Zusammenschnitt von David Unner hören. Ja, das ist irgendwie, ja, ist eine Menge zu machen. Also wer jetzt irgendwie Schreckensbeiträge zu dem, wer die 90er Jahre als schrecklich beschreiben kann oder wenigstens so Sachen, die in den 90ern definitiv einem den Spaß am Leben verdorben haben, der könnte hier sich unter dieser Telefonnummer am Gespräch beteiligen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Hallo Andreas. Hallo, hallo. Still. Hallo. Hallo. Dann nimmt keinen Andreas, oder? Haben wir Pech gehabt. Haben wir keinen Andreas. Was war denn für dich das Schrecklichste an den 90ern, Johnny? Das können wir nicht mal umgedreht machen? Ich frage, du antwortest. Können wir ummachen, musst du bloß schneller sein als ich. Stimmt. Was hat dich denn so richtig überrascht in den 90ern, Jürgen? Überrascht? Schrecklichste an den 90ern, also mal kurz überlegen, habe ich tatsächlich vorher nicht drüber nachgedacht. Je mehr ich mit dem Zeug zu tun habe, das ist natürlich eine Erfindung der 80er, aber ich finde CDs zum Beispiel richtig inzwischen so absolut überflüssigen Schrott, qualitativ und auch haptisch gesehen. Wobei, das wäre jetzt irgendwie auch eine der Untergangsthesen, war, glaube ich, irgendwie gewissermaßen die großartige Leistung des Fraunhofer-Instituts, den MP3-Kodierung. Ja, aber wenn es hätte sicher irgendeine andere Kodierung gegeben, dann würde ich das Netzwerk als solches, also Peer-to-Peer-File-Sharing. Ja. Da war klar, so jetzt ist Schluss mit lustig. Und insofern sind dann, was könnte man wirklich, also wird man vielleicht später sagen, vielleicht sind die CDs wirklich irgendwie 90er-Jahre-Phänomen? Also angefangen haben sie zu Beginn der 90er Jahre, oder? Nee. Anfang 80er. Na, ja, aber so richtig. Nee, das war die schon. Die Schränke erobert haben sie Anfang der 90er, wo dann alle nochmal. Also ich kann mich wirklich erinnern, dass ich wirklich, also noch 95 endlos rumgerannt bin, um irgendwelche Sachen, die ich mal auf Platte gehabt, auf CD zu kriegen. Ja, das wirst du auch heute noch haben, das Problem. Ja, aber eigentlich. Aber okay, nicht lass uns so. Von mir aus die CD in die 90er reinnehmen, weil man dann schön drüber reden kann. Nee, aber wann waren denn die ersten CDs? Die waren 86 da oder so. Das war nicht Anfang 80er. Da täuschst du dich. Das war wirklich Mitte 80er Jahre, gab's die ersten. Ich kann mich noch erinnern, dass meine erste CD war Händels Wassermusik, die, als ich da bei der Taz gearbeitet habe, die dann da irgendwie da dachte ich, ist ja interessant, das nimmst du mal mit. Ich war damals bei der FAZ und da habe ich, glaube ich, als erste CD. Nein, hör auf, mich hier zu verarschen, verdammt nochmal. Das war eine Sprach-CD und zwar las da. Was war denn deine erste CD? Weißt du das noch? Weiß ich leider nicht mehr, weil ich hab mich ja tatsächlich gewehrt. Ende der 80er Jahre. Weil meine erste CD war völlig belanglos, weil ich wollte ja kein CD-Spieler. Ich wollte ja auch andeuten. Ich hätte mir doch nie eine Händels Wassermusik als CD gekauft. Wasser-CD. Die lacht da bloß rum. Und dann, Und dann ging es nämlich los. Damals war die Radiolandschaft ja noch eine andere. Auch da gab es eher Qualität als Quantität. Und da wurde man auch anständig bemustert als Radiomensch. Und dann wechselte es irgendwann von Vinyl auf CD. Also man hat ja früher damals tatsächlich so richtig Platten gekriegt. Da gab's dann das neue Album von Band XY. So. Und plötzlich fingen die an, CDs zu verteilen. Und dann kann ich mich noch daran erinnern, dass in meinem Plattenschrank plötzlich Platz gemacht werden musste für diese blöden kleinen Plastik-Mist-Dinger. Und da musste auch ein CD spielen. Und da wisst ihr jetzt aber nicht so ganz genau mehr, wann das war. Naja, wir müssen jetzt auch nicht auf die 90er Jahre rumreiten. Später 80er anfangen. Ja, wir müssen jetzt zurück zum Schrecken der 90er Jahre, aber da würdest du dann die CDs schon dazu rechnen. Ja, unbedingt. Und vor allem, warum das? Also weil, ich bin kein so ein CD-Fan. Weil sie, doch, ich bin CD-Fan. Oder können auch immer diese ganzen Vinyl. Also ich bin kein Feind der CD als Datenträger. Ja. Als Datenträger ist sie natürlich okay, insofern auch als Träger von Musik. Aber also es ist einfach, da hängen so viele Lügen dran. Also von ganz am Anfang hat man ja gesagt, die sind so gut wie unzerstörbar und so Quatsch. Ne? Dann die Herstellung ist jetzt noch so teuer, aber eigentlich wären sie billiger und so. Also das Ganze drumherum ist einfach total eklig. Und dann sind sie einfach, werden immer hässlicher, je älter sie sind. Hat sich denn, was ich jetzt so interessant finde, weil die jetzt wirklich immer so guten sagen, Dinge werden immer besser, je älter und sie sind. Und das hängt vielleicht mit der CD auch zusammen, so der Untergang der Musikindustrie, den man ja jetzt möglicherweise erlebt und dem, also, was mir irgendwie keine schlaflosen Nächte bereitet. Mhm. Waren die 90er Jahre auch so ein Musikindustrie dominiert? War das denn in 18 noch anders? Kann ich irgendwie kaum einschätzen. Nee, ich finde, der Untergang der Musikindustrie hat tatsächlich in den 80ern schon angefangen. Also eigentlich vielleicht wirklich so mit der CD, weil ja da schon, also man hat sich ja mindestens 15 Jahre lang wirklich belogen in der Industrie. Der aber sag mal, diese Begriffe setzen doch immer noch genug um, dabei hat man eigentlich denselben Kram nochmal verkauft. Aber die Vorstellung von so, sagen wir mal, Independent Music und Independent Labels, das ist ja irgendwie 80er Jahre eigentlich, oder? Die wurden doch dann in den 90ern irgendwie auch aufgefressen oder es war nicht mehr zu unterscheiden oder das war möglicherweise der Verrat von Nirvana, dass sie den Independent Sound mehrheitsfähig gemacht haben. Es ist natürlich jetzt auch wieder eine Abend, das ist eine ganze Sendung wert, aber würde ich so nicht sehen. Ich glaube im Gegenteil, in den 90ern hat sich, was Musik und diesen Independent-Status oder Major-Status angeht, finde ich, hat sich in den 90ern was sehr, sehr Spannendes und sehr, sehr Tolles entwickelt, nämlich diese Do-it-yourself-Szene, also zum Beispiel diese, was man so als Emo bezeichnet und so, also als Veteran dann Fugazi, alles, was um die rum so entstanden ist, wo Leute gesagt haben, also wir müssen da auch gar nicht mehr riesengroßen Stempel drauf machen oder so und wir müssen auch nicht die ganze Zeit sagen, ich habe neulich irgendwo so ein Flyer gesehen, das Untergrundlabel oder irgendwie so, also man kommt überhaupt nicht mehr auf die Idee, man muss sich nicht selber als Untergrund bezeichnen, wenn man es einfach ist. Also was in den 90ern stattgefunden hat, ist zum Beispiel der Mut von Leuten auch Nein zu sagen, also gar nicht irgendwie, ich habe ein kleines Label und oh, wir haben jetzt die Chance 200 Platten zu verkaufen, sondern zu sagen, ich will aber nur 100 verkaufen und das ist völlig okay und ich bin damit zufrieden, wenn ich so und so viel Geld habe. Also da hat sich eine Szene entwickelt, die mit einem großen Selbstverständnis einfach Dinge im Kleinen macht, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass es ansonsten nur schlechter werden kann. Und das finde ich eine Errungenschaft der 90er tatsächlich, was natürlich nicht unbedingt das Müllthema ist, was wir jetzt noch haben wollten. Aber es finde ich eine ganz großartige Entwicklung, dass Leute wissen, dass es ein wichtiges Nein gibt. Also dass es eine Entscheidung gegen Wachstum gibt und damit halt gegen die normalen Mechanismen des Kapitalismus und dass man damit aber tatsächlich gut leben kann auch. Aber in gewisser Weise ist natürlich dieses enorme Wachstum schon auch irgendwie noch die Voraussetzung, oder? Also soweit ich mich irgendwie jetzt so an halbwegs professionellen Umgang mit Musik erinnern kann, und das fing ja mit der Arbeit im Radio an, Anfang der 90er Jahre, da konnte man dann, wenn man, also da wurde es schon auch so viel, dass man es nicht mehr überschauen konnte, hatte immer noch so halbwegs menschliches Maß, dass man wenigstens zumindest die Richtung, die man interessant fand, irgendwie okay finden konnte, und kann mich wirklich erinnern, dass dann ab 95 irgendwie so massenhaft viel Musik, auch gute Musik rauskam, dass selbst tolle Platten das irgendwie nur schafften, auch meinetwegen zum Beispiel in deiner Sendung jetzt nochmal, so 2-3 Wochen lang präsent zu sein, und dann waren sie eigentlich, dann waren sie schon wieder weg, weil dann kam schon wieder was Neues, Ähnliches, auch okay, aber gewissermaßen so in diesem. Ja, und damit sind wir natürlich bei den schlechten Dingen, die uns die 90er vererbt haben, sozusagen, weil es ist schon, sind wir wieder bei der Quantität irgendwie, dass so ein wirkliches Problem ist, dass der Eindruck oder durch die Vernetzung der Medien und durch schnellere Informationsbeschaffung irgendwie, dass der Eindruck entsteht, man wisse auch mehr, was natürlich Quatsch ist. Und dass es vor allen Dingen dazu führt, dass man auch schneller nachlegen muss. Also das ist ja irgendwie auch so ein Drogenphänomen eigentlich. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit Informationen kriege, dann muss ich die auch irgendwie nutzen. Und die rast natürlich nur durch. Und genauso ist es mit Musik. Also und was ich mit so mit Musikindustrie meinte, war wirklich klar, ihr habt es natürlich, sagen wir, diese großen oder relativ großen Musikkonzerne oder für Musik zuständigen Konzerne, ihr habt es in den 60ern schon, in den 70ern, in den 80ern. Da hatte ich aber fast so den Eindruck, dass sie noch, und das ist möglicherweise auch so eine Entwicklung, die dann in den 90ern stattgefunden hat, dass sie immer noch eine andere Qualität hatten, dass sie dann wirklich immer noch so als Musikläden ausgewiesen waren. Also konntest du jetzt irgendein großes Label nehmen, bisschen Wehr oder irgendwie sowas, dann war immer noch Musiklabel und stand vielleicht so halb noch für eine bestimmte Form von Musik oder eine bestimmte Richtung. Und dann setzte in den 90er Jahren auch in diesem Fusionswahn. Also Firmen, die Stahlrohre hergestellt haben, waren dann auf immer so Internet Kommunikation, so Mannesmann. Also wo du denkst, Mannesmann, das ist irgendwie richtig schwere Metall, Bomb. Und dann sind die auf immer in der Kommunikationsbranche zu Hause und denken, ja, medienmäßig müssen wir auch noch einsteigen. Und die Leute, die früher für Filme zuständig waren, die nehmen dann irgendwie noch Verlage dazu und nehmen dann noch Musikdinger dazu und stellen die Hardware her, mit der dann CDs kopiert werden und stellen irgendwie kopiersichere CDs, also so, auf dem Level. Das liegt aber daran, dass man in den 90ern festgestellt hat, dass die Zeit des haptischen Guts endgültig vorbei ist, sondern dass das einzige Gut, was du und der einzige Wert, den du eigentlich noch halten kannst als Unternehmen, der Intellektuelle ist und damit eigentlich nur noch Geld zu nicht nur zu verdienen ist kurzfristig, sondern wirklich auf lange Sicht zu halten ist mit Rechten an Dingen. Mhm. Und an welchen Dingen war dann den Firmen eigentlich ziemlich egal. Also Nokia war Gummistiefelhersteller, ja. Und irgendwann hat man festgestellt, wenn überhaupt irgendwo wirklich dauerhaft Geld gemacht werden kann und Geld angehäuft werden kann, dann indem wir uns Rechte sichern. Und das tun wir jetzt an Musik, an Film und so weiter, ging ja dann der Wahnsinn los, dass halt eine Firma wie AOL Time Warner kauft oder dass die fusionieren und so. Und da werden wir sicher noch völlig absurde Dinge sehen. Und natürlich dieser absolute, der andere Wahnsinn des immer weiter Expandierens und so weiter. Und wir sichern uns die Rechte an, ja, von Gummistiefeln bis Mobilfunklizenzen. Und dann wäre übrigens, wenn man es nicht politisch sieht, wäre auch ein schönes Ende der 90er Jahre, nämlich die Versteigerung der UMTS-Lizenzen. Schönes Ende der 90er Jahre. Ja, also wo völlig klar war, dann irgendwie, da haben wir jetzt alle richtig schön Mist gemacht. Also da ist auch im Grunde so auch nochmal so ein Platzen von einer Spekulationsblase, oder? Ja, völlig. Also das war ja nicht so, dass es nicht kluge Leute gab und vielleicht auch nur halbkluge Leute, die gesagt haben, Moment mal Jungs, also da ist irgendwas nicht mehr im Gleichgewicht, was ihr da gerade macht. Ach, das trotzdem haben sie mitgesteigert. Da sind wir schon an so einem, da könnte man, glaube ich, also das ist mir vorhin so eingefallen, fast die 90er Jahre zusammenfassen, wo ich irgendwie denke, wo ist das Ende? Und wenn du jetzt sagst, UMTS-Lizenzen oder sagen wir mal, die Spekulationsblase platzt oder 11. September, dass irgendwie die 90er Jahre sich, glaube ich, dadurch auszeichnen, dass am Anfang irre große Hoffnungen stehen, die dann auch irgendwie so ganz super groß werden. Also eben auch so Berlin, Tor zu Osteuropa, Berlin wird Olympiastadt, so dieser irgendwie Wahnsinn, wir brauchen eine Riesenbank und so, Bankgesellschaft, wir werden irgendwie Interglobal Player, die Berliner Landesbank wird Global Player und so eine Geschichte. Also das sind irgendwie vielleicht also eigentlich so Bewegungsstruktur der 90er Jahre ist, dass man irgendwie diese irren Hoffnungen hat, die immer hochschieben und dann krachtet alles kläglich zusammen, oder? Der Aktienmarkt bricht ein, die verbrennen da ihre 100 Milliarden bei der UMTS, jetzt haben sie die Lizenzen, wissen nicht, was sie damit machen, wollen überlegen, ob sie ihr Geld vielleicht wieder zurückkriegen können. Wir haben uns das anders vorgestellt. Bankgesellschaft und so eine Geschichten. Das wäre wahrscheinlich irgendwie die 90er Jahre. Aber jetzt müssen wir natürlich nochmal auf eine der schrecklichsten Seiten kommen und da kommt man dann, glaube ich, an den Medien nicht vorbei, oder? Da haben wir dann wahrscheinlich auch Entwicklungen. Also ich war neulich in so einer eigentümlichen Mediendiskussion mit so lauter so Privatfunkern und die jammerten alle über den Fluch des Formatradios. Also war die irgendwie jetzt gewissermaßen... Meinst du Privatfunker, da meinst du jetzt nicht CB-Funker, sondern... Privatradio-Manager. Die jammern, ja. Das war schrecklich, diese Erfindung des Formats. Na, weil sie irgendwie drinnen sind und keinen Weg rausfinden. Ja gut, aber das haben sie ja selber erfunden. Ja, also, ja, aber irgendwie merken, irgendwie stößt es offensichtlich aber an seine Grenzen. Das ist doch auch ein Phänomen, oder? Dass Industriefirmen oder dass Branchen sich insgesamt, ist es so, dass sie sich alle beschweren über ihre eigenen Erfindungen. Also die Musikindustrie klagt über die Digitalisierung, weil es so einfach ist zu kopieren. Die haben sie aber massiv vorangetrieben. Ach, und wie vorteilhaft das alles ist? Ja, das ist immer das Verlogene, wo man denen immer nur sagen kann, halt die Fresse, oder? Formatradio, wenn Privatradios sich über Formatradio beschweren, dann selber irgendwie eingeführt. Ich wollte jetzt nicht nur so über Format reden, sondern dann haben wir, glaube ich, auch noch andere schreckliche Entwicklungen in den 90er Jahren, was die Medien betrifft, tatsächlich schon stattgefunden, diese ganze die Talk... Wir sind gerade darin wirklich. Talkradio-Scheiße. Ja, den meine ich jetzt, da würde ich eine Sendung vornehmen, ausnehmen wollen. Nee, aber ich merke, also, oder das war ja auch dann jetzt so eine Arbeitserfahrung, die du vielleicht in gewisser Weise auch irgendwie teilen kannst oder mitbekommen hast. Diese ganze Talk-Zeug hier, die Sendung hat ja irgendwie 1992 angefangen. So, seitdem gibt es irgendwie quasi so einen Sprechfunk. Und dann setzte das sich ja auf so schreckliche Weise in den Fernsehsendungen durch. Also dann war ja irgendwann mal, durch 95 oder 96 war wirklich die letzte Lücke geschlossen. Da fing der erste Talk um 11 an und der letzte endete irgendwie abends um 9 oder irgendwie so eine Geschichte. Und war nur noch irre in den Medien, die irgendwie grenzenlos irgendwie Scheiße redeten und haben natürlich wirklich dann tatsächlich, glaube ich, auch so die Sprechkultur wahrscheinlich wirklich verändert. Also wie man sich irgendwie miteinander unterhält oder was öffentlich ist, was lieber privat bleiben sollte und so. Ja, aber es ist natürlich auch ein Phänomen der 90er, dass man zum ersten Mal in der Situation war, dass man, ich glaube, man musste lange Zeit in der Geschichte der Menschheit Lösungen für Probleme finden. Und jetzt muss man. Und jetzt muss man die Probleme finden, die man lösen kann. Also du hast, du hast 30 Fernsehkanäle und man weiß aber nicht so richtig, was man senden soll. Also stürzt man sich, guck mal, da hat einer eine Talksendung gemacht, super, machen wir jetzt auch alle und zwar rund um die Uhr. Ja. Oder wir haben eine Technik, mit der man mobil unheimlich schnell Daten übertragen kann. Ha, aber wofür? Also das ist alles, es ist nicht mehr so, dass man irgendwie das Problem hat, ich muss meine Schwere ich muss mehr Waren zum anderen Dorf bringen, also wäre das Rad ganz praktisch oder du weißt, was ich meine. Wir werden mal hier im Medium befindlich, medienmäßig weitermachen, den Zusammenschnitt der letzten Sendung, der David hat nämlich, das ist aber auch toll, war, das gibt's auch seit 10 Jahren, hat die letzten 2 Sendungen, glaube ich, keinen Zusammenschnitt gemacht, weil er irgendwie Stress hatte, nicht konnte, hat jetzt aber wieder einen Zusammenschnitt gemacht und den hören wir uns jetzt mit deiner freundlichen Genehmigung, Johnny. Lass mich kurz drüber nachdenken. An. Ja, ist okay. Und dann jetzt irgendwann weiter. Okay, hier ist der Zusammenschnitt der letzten Sendung von David. Hallo, mein Name ist David, ich komme aus dem großartigen Berlin und bin ein alter Kumpel von Jürgen Kuttner, den ihr sicher alle kennt. Das ist ein wirklich großartiger Typ und wir hatten schon eine Menge Spaß miteinander. Zum Beispiel mit unserer neuen Band The Talkfunkers, die wir letztes Jahr erst zusammen mit unserem großartigen Freund Bernd gegründet hatten. Irgendwann überlegten wir uns so aus einer Laune heraus, vielleicht mal in den sagenumwogenen Irak zu touren, was wir auch kurzerhand taten. Und nun war es endlich soweit, gerade noch die blühenden Landschaften des nördlichen Irak unter uns und schon landeten wir mit unserem Tramp-Helikopter im absolut großartigen Bagdad. Und der Flughafen hatte so einiges zu bieten. Zum Beispiel eine Kneipe namens Tralala, in der wir den absolut großartigen Fanny van Dannen trafen und mit ihm prompt einen Gig hinlegten. Woraufhin er aber plötzlich sang und klanglos verschwand. Also spielten wir eben alleine weiter. Anytime you worry, just give us a ring on the telephone and we will hug you and kiss you. Tell you some lies, we'll squeeze you and tease you. Say goodbye. Du klingst sehr schön und sehr lustig. Haben wir ab den bescheuerten Einlagen jetzt hier sparen können. Ich dachte, ich bretter jetzt mal so richtig old-fashioned-mäßig drin. Bretter old-fashioned-mäßig. Naja, Bretter in Brettern ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber allerdings. Ich dachte, ich komme mal so ein bisschen so old-school. Infotainment oder was? Kiffermusik. Ich glaube, ich brauche erstmal was zu trinken. Kennt jemand von euch den Spruch, Bier her oder ich fall um? Ja, logisch. Klar doch. Oder ein schönes Lied, es gibt kein Bier auf Hawaii? Kenn ich nicht, willst du das jetzt spielen? Kennt ihr das nicht? Nein, du kennst ja auch manches nicht. Was denn? Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Was heißt denn Vino Veritas? Das ist doch hier das Trinklied, in Wien so hoch die Tassen. Das ist kein Trinklied. Hey Mann, wieso nicht? Das heißt im Weinlicht Wahrheit. Hey Mann, Bert muss es doch aber wissen, schließlich ist er selber Kneipenbetreiber. So sieht's aus. Genau, der Kneiper deines Vertrauens. Und das Trinkspruchwesen habe ich so ja noch viel früher in der Uckermark gelernt. Ja, und dann praktisch eben auf Kneiper umgeschult. Wer nicht wird, wird, wird. Hey Mann, ich geh Bier holen. Bernd, was trinkst du? Sternbuller, wenn sie tarm. Jürgen? Werner ist grüner. Werner ist grüner. grün heißt es. Woher weißt du das? Gibt da so gewisse Erfahrungstatsachen. Hast du nicht ein bisschen Angst davor, dass du mal Alkoholiker wirst? Nur weil ich weiß, dass das Wernesgrüner und nicht Wernersgrüner heißt. Hast du nicht Angst davor, dass du nicht vielleicht schon Alkoholiker bist? Was heißt Nein heißt es. Naja, aber jetzt sagen wir mal, wenn man der durchschnittliche tägliche Alkoholkonsum, wie was wird denn das so sein ungefähr? Im Jahr 2001 war im Österreicher zwischen 15 und 99 Jahren zum Beispiel durchschnittlich 28,7 Gramm pro Tag. Deiner? Meiner? Ja. So genau, habe ich das doch noch nie gemessen. Na, sag doch mal, also jetzt wollen wir mal uns nicht vormachen, ganz ehrlich sein. Heute? Ja, 3 Jägermeister ist da, weiß Gott nicht. So 6, 8 Bier? Nee, 2. Sag mal, 3 Jägermeister und 2 Bier? Willst du mir weismachen, glaube ich dir? 2 kleine Becks und 3 Jägermeister. 2 kleine Becks und 3 Jägermeister? So sieht's aus. Ja. Ja. Das glaubt dir doch keiner, oder? Aber wieso denn nicht? Na, jetzt sag doch mal ehrlich, bloß dass man mal ungefähr einen Eindruck kriegt. Aber wieso sollte ich denn da jetzt nicht ehrlich sein? Aber ich meine, ich will ja nicht zu nahe treten, aber die Zunge stößt ja jetzt doch schon leicht an, der oder? Ist doch nicht anstößig, das ist einfach Dialekt, den ich spreche. Dialekt kann man schon noch unterscheiden von der Zunge, die im Konflikt mit der Zahnreihe. Ich kann ja mal richtig loslegen, wenn du willst. Nee, höre ich ja schon, reicht mir schon. Oh, die wahr sein. Und jetzt sollen jetzt 4 Jägermeister und 3 kleine Bier gewesen sein? Das sieht absolut aus, was soll ich da lügen? Ja, intravenös wahrscheinlich. Hey Jungs, was? Schlechte Nachricht, die haben hier weder Sternburger noch Warsteiner. Was? Oh, ist das eine Scheiße, oder? Das darf doch wohl die wahr sein, wo sind wir denn hier? Ist das scheiße? Sind doch nicht im Osten. Na doch, genau genommen schon. Im Nahen Osten, stimmt. Aber scheiße sind in jedem Fall. Ja, und was machen wir jetzt? Wir könnten ja mal ein bisschen rausgehen. Ja, vernünftig ist der Mensch, wenn er Ausgang hat. Vielleicht mal was einkaufen. Ja, ist auch eine gute Idee. Ich finde ja auch so Märkte immer ganz interessant. Ich gehe so gerne in Schuhläden. Na, wir können ja auf den Kudamm gehen. Ja. Wie, auf den Kudamm? Ja, ich gehe auch so gerne auf den Kudamm shoppen. Aber wir sind doch hier in Berlin. Ja, wusstest du nicht, dass Bagdad mittlerweile auch einen Kudamm hat? Na klar. Also, das ist mir neu. Soll doch total super sein hier. Oh, Pinkies ist super. Aber wie kommt denn das? Und New Yorker ist so Der Kudamm ist halt ein deutscher Exportschlager. Ach so, wie McDonald's oder so. Quasi. Oh, und Pink und Kloppenburg. Ja. Boah. Na dann lusch wie los. Die Geschichte einer Band. Nächste Woche, nächster Teil. New flower on the block. Fuck the system, baby. Anspruch, ein Anspruch, der sich in den 19 eher verloren hat. Let's fuck the system, das waren die vermoosten Flöten. Wenn Fritz in der Prignitz, dann 103,1. 103,1. Fritz Info. 0.32 Uhr, das Wetter, nachts wird es zunehmend klarer, die Temperaturen sinken auf 6 bis 1 Grad. Örtlich kann es Bodenfrost geben, am Tage ist es dann aber wieder meist heiter und bleibt trocken und die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 22 Grad. Und jetzt die Meldung mit Mario Bartsch. Der Wirtschaftsweise Axel Weber soll neuer Bundesbankpräsident werden. Das bestätigte am Abend Finanzminister Eichel. Weber ist Wirtschaftsprofessor an der Universität Köln. Der bisherige Bundesbankchef Weltigke musste wegen der sogenannten Hotelaffäre zurücktreten. In der irakischen Hauptstadt Bagdad haben Aufständische gestern ein Gefängnis mit Mörsergranaten angegriffen. Dabei wurden 22 Häftlinge getötet und fast 100 verletzt. Das Gefängnis wird von der US-Armee geleitet. Nach der Love Parade steht möglicherweise auch die Berliner Skate Night vor dem Aus. Nach Angaben der Berliner Zeitung ist der Hauptsponsor abgesprungen. Damit fehlten den Organisatoren 50.000 Euro. In Berlin kann es heute zwischen 7 und 8 Uhr früh zu Behinderungen im S-Bahn-Verkehr kommen. Die Gewerkschaft Transnet schließt spontane Arbeitsniederlegungen nicht aus. Hintergrund ist der laufende Tarifstreit. Zum Sport. Im Halbfinal-Hinspiel der Fußball-Champions League besiegte der AS Monaco FC Chelsea London 3:1. Im zweiten Halbfinal-Hinspiel trifft heute FC Porto auf Deportivo La Coruña. Der Verkehr auf Fritz mit keinen aktuellen Meldungen. Ich wünsche eine gute Fahrt. Yeah! Fritz feiert sie. Die 90er Jahre. Eine ganze Woche lang auf allen Frequenzen von Fritz und eine ganze Nacht lang in einem Club in deiner Nähe. Die Fritz 90er Partys. In Berlin im BKA Luftschloss mit Nina Zimmermann. In Eberswalde im A-Werk mit Hadnet Tesfay. In Zeckerin in der Disco Zeckerin mit René Hausmann. In Cottbus im CB mit Stefan Nichme. Und in Stendal auf dem Flughafen Borstel mit Holger Klein. Die Fritz 90er Partys mit den Radiofritzen. Am Freitag. Überall ab 22 Uhr. Die Fritz 90er Partys. Mehr Infos fritz.de. Und im Radio. Preiste Musik. Fritz. Sie hat zwei Beine und sie hat zwei Augen und aus denen kann sie schauen und sie schaut zu mir. heute wieder im mathematischen Leckerbissen für alle Rechenfreunde. Jetzt hier vollen Quatsch gemacht. So jetzt hier. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Und schickerweise mit dem tollen Kollegen Johnny Häusler. Was war denn nun voll 90er? Jetzt haben wir wieder ein anderes Thema, ne? Aber ist genau. Ja egal. Das ist das Schöne, dass wir innerhalb von 15 Minuten... Achso, weil wir beim Schrecklichen noch waren. Genau, aber du hast... Ja, ja, das hat mich aber auch gleich so beschäftigt. Weil ich war gerade draußen bei den Nachrichten und Noah macht jetzt ab 1 Uhr weiter und hat erzählt, dass sie irgendwie auf dem Flohmarkt war und schreckliche Disco-Musik mitgebracht hat. Ja, da kann man sich wahrscheinlich schon freuen. Und hat aber noch ein Wort gesagt, das... ich wäre ja fast geneigt zu sagen, es war 80er, aber sie meint, es war 90er, ein Wort, was sehr 90er ist, was aber jetzt demnächst wieder zu Weltruhm gelangen wird. Tamagotchis. Tamagotchis. Und ich. Aber die sind auch schon wieder fast vergessen, wa? Was? Also meine. Meine Tamagotchis waren ja praktisch die Monchichis, aber die waren 80er. Die waren 80er. Aber es gab doch irgendwie so Panne-Erfindungen. Die dann irgendwie so 3 Jahre außerhalb waren. Tamagotchi, ja, genau. Zum Beispiel Tamagotchi. Aber waren die nicht wirklich 90er? Ja, die waren 90er. Doch, da haben wir uns schon mal im Radio drüber lustig gemacht. Bin mir relativ. Und es gibt jetzt sicher. Von genau den Herstellern, die auch die Original-Tamagotchis gemacht haben, gibt es demnächst neue und die können natürlich viel mehr. Weil das Tolle ist, die können sich da miteinander austauschen über Infrarot oder Bluetooth oder was weiß ich. Und die können dann zum Beispiel, können die sich ineinander verlieben und Kinder kriegen. Und wenn die sich nicht ineinander können verlieben, sie ja wahrscheinlich mehr als die als Kinder, in deren Besitz sie sind. Und wenn, völlig absurd, ich meine, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, wenn die sich nämlich nicht ineinander verlieben, dann kann man ein drittes Tamagotchi als Mittelsmann einsetzen, der dann verkuppelt. Johnny, das irre, klingt oder? Echt so, wie wenn du nur darauf wartest, dass es demnächst in die Läden kommt. Jeder, der meine neophile Ader für alles, was blinkt und Neues und digital. Ja, digital ist besser. Wundert sich darüber, aber ich hatte tatsächlich kein Tamagotchi. Ich glaube, ich hatte eins geliehen mal irgendwann. Das ist aber, glaube ich, das Uncoolste, was man machen kann, sich ein Tamagotchi borgen, oder? Naja, es kommt drauf an, in welchem Zustand das war. Ne? Gut. Auf jeden Fall wollte ich, weil ich es irgendwie vorhin komplett vergessen habe, die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter nochmal durchsagen. Den kann man nämlich auch anrufen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Und den Band des halbautomatischen Anrufbeantworters müssen wir auch noch hören und ansonsten sammeln wir jetzt bloß nochmal so schnell auf die Schnelle ein paar Sachen, die entweder total schrecklich scheiße waren, 90er Jahre, oder... Was? Volle Pulle 90er. Genau, also wenn man so sagt, Schlachhosen sind 70er, die gab's ja dann leider in 80ern und 90ern und auch jetzt immer noch. Also was ist denn, wir wollen keine Retro-Sachen sein, ich würde wirklich gerne wissen, vielleicht sogar auch modisch betrachtet irgendwie, wo kann man sagen, zum Beispiel die Neonfarben, so was man aus der Techno-Mode mitgekriegt hat. Aber ja, oder? Retro ist auch schon voll 90er, oder? Boah, ich hört ja nie auf, aber stimmt. Also es ist doch ein ewiger Kreislauf, Herr Kuttner, seien wir doch ehrlich. Ja, I know. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. So, Simon. Hallo. Hallo. Du hast es ausgehalten. Doch, ging noch. Ja, ja. Aber jetzt bist du schon ein bisschen kurz vor davor abzunippeln, oder? Nein. Mehr. Gut. Hast du einen Vorschlag? Was so? Wie bitte? Schlechte Sachen, die mir dazu einfallen wollen. Innerseits, was das Schrecklichste, was an den 90ern besonders schrecklich war? Also ich empfand Filme immer als überaus furchtbar, jedenfalls die aus Amerika so kamen. Aber kann man sagen, dass, sagen wir, 80er Jahre die Filme besser waren als in 90er Jahren? Ja, aber vielleicht kann man das so ja sagen, weiß ich gar nicht. Da durfte ich noch nicht so ins Kino gehen, das war noch zu Ostzeiten und da kamen auch nicht so eine Filme, da mochte ich Otto gucken. Aber dann kam Independence Day und Mars Attacks und sowas und da bin ich immer schon eine Viertelstunde vorher rausgegangen, weil ich das nicht ertragen konnte. Aber dann hast du Mars Attacks nicht verstanden. Aber Mars Attacks war doch wirklich ganz lustig. Ich mochte doch diesen Lost Highway, das war... Vorsicht. Dafür mag ich Clerks Ladenlieder oder irgendwie sowas. Was magst du? Claire's Laden wieder hier. Diesen. Ja, aber ich meine, dann schießt man sich halt ein auf Filme, die man mag. Irgendwie, dann sollte man, also wenn man auf Clerks steht, dann sollte man vielleicht Independence Day auch nicht gucken. Das ist ja schon eine andere Gattung. Aber kommen wir mal von den jetzt Filmen weg. Also ich meine, wenn du jetzt außer 90er-Jahre-Filme sowieso keine weiter kennst, dann sind natürlich die tollsten und die beschissensten aus den 90er-Jahren. Die beschissensten? Naja, wenn du jetzt nur 90er-Jahre-Filme kennst, dann sind der tollste Film stammt dann aus den 90ern und der schlechteste stammt auch aus den 90ern. Lass uns jetzt von den Filmen wegkommen. Woran wird man denn, sagen wir mal, im Jahr 2030... Wird da irgendwann, wenn die Leute irgendwie sagen, das ist irgendwie echt voll 90er. Bloß die Frage ist, wovon werden sie das sagen? Gibt es da irgendwas, wovon man das sagen kann? Puh. Also man kann ja sagen, wirklich, Schlachhosen ist 70er Jahre, wa? Mhm. Ist irgendwie klar. Erstmal. Also mir fallen also erstmal. Oder schwarze existenzialistische Rollkragenpullover sind 50er Jahre. Petticoats sind 60er Jahre. Mhm. Nee, umgekehrt. Wie umgekehrt? Petticoats sind 50er und... Petticoats sind 50er? Schwarze existenzialistische Rollkragenpullover. Die sind noch älter möglicherweise, ja, okay. Oder? Ja. Rollkragenpullover. Aber weiße Rollkragenpullover unter blaue, so marinefarbenen blauen Jacken, die sind dann schon wieder 70er. Sind 80er. Oder 80er? Das ist 80er? Ja. Weiß ich auch nicht. Hm. Die Frage ist, was ist 90er? Ich würde eher so, also was Johnny schon meinte, so eine neonfarbenen Schnürsenkel und Sohlen an Schuhsohlen, so Schuhsohlen, die so neon. Ih, diese fiesen, nee, diese fiesen Schuhe. Ihr meint Plateauschuhe, die 10 sind 70er. Zentimeter. Turn-Platonschuhe, also Plateau-Sportschuhe. Also nicht so. Platonschuhe. Platonschuhe, genau. Ach so, diese mit so quasi sich wie Sportschuhe aussehen und aber 15 cm drunter als Sohle haben. Super fies. Stimmt. Das ist 90er, oder? Da wird man dann immer mit Schrecken und Grauen dran zurückdenken. Vermutlich. Und irgendwann wird so eine Retro-Zeit kommen, wo die Mariah Carey mit Schrecken dann zurückdenken, dass eine Zeit kommen wird, wo das wieder hip sein wird. Im so 2020 werden sie das irgendwie nochmal nachspielen. Oder vielleicht schon in 5 Jahren, wissen wir ja auch nicht genau. Wird passieren. Mein lieber Scholli, Simon, vielen Dank für deinen Anruf. Gern geschehen. Tschüss. Tschüss. So, Ulla. Ulla? Ja? Ja, hallo. Hallo. Oh, ihr seid jetzt ganz leise. Hallo. Hallo. Das ist irgendwie ein Kompliment, wird man nicht allzu häufig hören, oder? Dass wir mal leiser als leiser empfunden werden. Schön. Nee, das war gerade ein Problem mit dem Telefon eigentlich eher. Kompliment. Ja, genau. Ach so, ja. Ich würde sagen, dass die deutschen Seifenopern aus den 90ern ganz schrecklich sind. Ja, so gute aber Zeiten, wird man daran, und sowas. Daran wird man vielleicht auch die 90er erkennen, oder? Ah, die sind ja jetzt immer noch extrem populär. Ja, aber die haben da erst so richtig angefangen das und das überschwemmt und ja. So. Aber aufhören tun sie jetzt noch nicht, oder? Also insofern sind sie nicht nur 90er, sondern dann sogar noch länger. Ja, eigentlich schon, ja. Aber angefangen haben sie definitiv in den 90ern. Ja. Also das wird man, meinst du, irgendwann wird man die 19 Jahre mal den 90ern übel nehmen? Ich hoffe. Dass die Seifenopern davon. Schon. Du machst es jetzt schon? Ja. Ja. Und jetzt, sagen wir mal, Big Brother, das ist schon wieder, das ist dann die neue Qualität des Wahnsinns eigentlich, oder? Naja. Ist das nicht mehr, ist das noch 19? Nee, das ist nicht 19, ne? Ich kann das nicht wirklich beurteilen, weil ich sowas eigentlich wirklich gar nicht gucke. Nee, aber mitgekriegt hat man es ja. Man muss es ja nicht geguckt haben. Ja, ich finde das schon schrecklich genug, dass es überhaupt sowas gibt, ja. Also, ich glaube, ich habe da Daniel Kübelböck irgendwann mal in einer Talkshow oder irgendwie sowas gesehen. Also, man kann denen ja auch immer nicht entfliehen. Die verfolgen einen, ja. Und, dass er einen Gurkenlaster angefahren hat, das kriegt man oben mit, ohne dass es einen interessiert. Hm. Ja, stimmt. Also, insofern, habe ich jetzt bloß überlegt, aber wann war denn diese erste Big Brother Staffel? Würde man das nur in die 19 einsortieren oder war das nach dem 11. September? Nee, das war vor dem 11. Nee, September. Das war vor dem 11. September. Oder? Ja, die zwei großen Katastrophen. Club 99. Eieiei. Ulla, gibt's noch irgendwie so andere Sachen? Als Frau hat man ja vielleicht möglicherweise auch einen anderen Blick, woran man die 19 erkennen können wird? Wonderbras! Die brauche ich nicht. Aber Mensch, du nimmst das aber auch alles so persönlich. Nee, wenn ich sage, Big Brother gucke ich nicht, Wonderbra brauche ich nicht. Das war bis mein erster Gedanke dazu. Ach so. Das heißt, brauche ich nicht. Ich frage jetzt nicht weiter nach. Stimmt, kann man immer brauchen. Und wenn es zum Werfen ist, wenn vorne jemand nettet steht. Machen wir weiter. In der Volksbühne oder so. Ich kann das nicht, Gabi. Darf ich noch was sagen zu Johnny? Ja, klar. Willst du ihn beleidigen? Nein, überhaupt nicht. Kannst du mich auch beleidigen? Nein, dann würde ich da sofort dazwischen gehen. Ich wollte sagen, dass ich es ganz schrecklich fand, dass du aufgehört hast im Sommer 99. Das kommt ja auch noch in die 90er. Das war das Ende der 90er Jahre praktisch. Da haben wir doch einen Termin. Genau. Das finde ich ja nett. Das ist aber immer schön, wenn Leute ja, das weil schrecklich ich finden, wenn man aufhört. Ich habe 3 Jahre lang deine Sendung noch aufgenommen so und war dann ganz plötzlich auf mich allein gestellt in meiner Musikwahl, was ja irgendwie gut ist für die Selbstständigkeit, aber trotzdem. Stimmt. Ich bin sozusagen dein persönlicher. Musstest du selber mal raus. Dein persönlicher Freddie Mercury. Ja. Nein, aber das ist doch klasse. Ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt noch senden würde, dann wäre das nicht mehr so gut. Johnny, wie du so souverän selbstironisch sein kannst, finde ich toll. Das könntest du aber mal ruhig ausprobieren. Was? Zu probieren, ob das noch nicht mehr so gut ist. Ich finde es, musikalisch habe ich echt nichts mehr zu sagen. Ich kriege echt nichts mehr mit. Ich spiele dann irgendwie, was spiele ich denn jetzt? Wenn ich heute Abend Musik auflegen müsste, das wäre grausam. Ja. Wär schlimmer als das Tagesprogramm. auf anderen Sendern. Ja, naja, aber trotzdem versucht wäre es ja wert. Nein, ich warte noch 5 Jahre, dann kann ich so endgültig so eine Oldie-Sendung machen. Oder jetzt reicht es aber, weil du dem hier an Honig und Bart schmierst. Ja. Nee, machen wir weiter. Ja. Nee, wir machen jetzt Schluss, Ulla. Ja, ne? Ich wollte auch sagen, mehr kann ich jetzt gar nicht mehr. Ja, ich kann das auch nicht mehr hören. Blöd zu verhaspeln, danke. Gut, tschüss. Wunderbar, brauche ich nicht. Ja, hör mal, also sag mal, was will man als Fans, Mann im Meer, ja. Wenn Frauen sagen, ach schade, dass du nicht mehr Radio machst. Hallo, Peter. Hallo? Ja. Wie geht's dir, Kuttner? Naja, wenn Johnny hier der Komplimentefänger ist, geht's mir nicht so gut. Ja, nee. Mach doch kurz noch ein paar Komplimente. Nein, jetzt hör auf hier! So, nee, was ist jetzt? Um Kleidungsstücke. Genau, nee, nicht Kleidungsstücke überhaupt, woran man die 90er erkennen wird. Naja, aber weil du ja gerade bei Kleidungsstücken warst, wegen Wunderbra und so weiter. Genau, jetzt sag nicht, brauchst du nicht. Noch anbringen. Was wolltest du anbringen? Die Baggy-Hosen, auch genannt die Arschlängehosen. Diese Hip-Hop-Hosen, genau, stimmt. Ein typisches Zeichen der 90er. Ja, wo man sich immer fragt, gab's die nicht in deiner Größe? Oder offene Turnschuhe vielleicht auch? Machen die Hip-Hopper doch auch immer, oder? Nee, oder nur spezielle? Das war eher so unbewusst, die offenen Turnschuhe. Nein, ich denke mal, Mensch, die armen Kinder fallen doch gleich hin, wenn sie sich auf den Schnürsenkel treten und so. Ja, das ist ja... Weil ich dann auch den Fatih-Blick habe eben. So fürsorglich. Aber ja. Wie alt bist du schon? Ja, natürlich. Solltest mich mal sehen, wie ich hin und wieder einen Hip-Hopper über die Straße helfe, weil sie sich nicht trauen, weil die Autos so vorbeirasen und so. Ja. Ja, klasse. Ja, sind aber stimmt, diese Hosen. Ja. Arschhängerhosen, wie heißen die? Haben die Namen? Naja, nicht wirklich. Das sind ja diese ganz tollen, früher waren es, glaube ich, diese Dickies-Hosen. Weißt du, wo das herkommt, dieser Trend? Eigentlich kommt er aus den USA. Ja, aber ich meine jetzt, das kommt aus den Knästen. Aus den Knästen? Ja, weil die keine Gürtel trugen. Da hängen, oder wie? Ach so. Genau, die dürfen keine Gürtel haben und deswegen hängt's wohl bei den Insassen der amerikanischen Knäste, wo der harte Hip-Hop geschrieben wird, irgendwie die Hose extrem tief und dadurch wurde das von Hip-Hopern übernommen, weil man halt irgendwie sehr street-like aussehen wollte und aussehen wollte wie ein Original Gangster. Jail Credibility praktisch. Genau. Okay, dann Knastability. Peter, vielen Dank für deinen Anruf. Jo, danke. Ja, tschüss. Tschüss. So, dann machen wir mal hier noch irgendwie diese Plateau-Tonschuhe, ist auch fürchterlich, oder? Stimmt, ja. Hallo, Robert. Jo, hi. Hallo. Ja, hallo. Schön, dich mal wieder zu hören. Also, ich habe anzufangen. Oder meinst du Jürgen? Bitte? Meinst du mich? Schön, ja, danke für... Ach so, ja, also, ja. Johnny natürlich in erster Linie, den habe ich ja länger nicht gehört, der finde ich gut nah, aber genau. Ich jetzt nicht so Sache, ich wollte das jetzt nicht werten. Sagst du ein Wonderbra? Bitte? Braucht er nicht. Egal. Ja, weiter. Nee, ich wollte, was ist mir eingefallen, also zuerst mal Gelfrisuren, also keine Ahnung, so Studioline-Werbung, vielleicht sagt euch das noch was. Irgendwie ah komm, 80er, 80er. Ja, haben die auch schon Gel immer? Ja, aber hallo. Aber so war das da nicht immer noch Zuckerwasser? Ja, würde ich mal auch nee, sagen. Das war ein 15er, war das 16er. So dieses Stachel-Igelkopf-mäßige und in den 90ern kam noch dann so dieses, egal wie die Haare liegen, Hauptsache irgendwie Gel und irgendwie zerwühlt. So, das finde ich, dann ist mir noch eingefallen. Stimmt, doch. Karohosen und dann noch dieses extrem ausgefeilte Choreografie-Tanzzeug. Ja, stimmt. Und dann noch mal kurz, weil die Zeit ist ja knapp. Ich habe hier noch, ihr hattet doch damals so eine Neckigkeit zwischen euch mal, diese Songs hier, wo Kuttner immer dir so einen Johnny-Song vorgespielt hat. Da habe ich gerade mal noch einen am Start. Also vielleicht, wenn ihr den hören wollt. Dann spielen wir mal kurz an. Ja, ich glaube, das dauert ungefähr, 20 Sekunden. Ich fange mal so ein bisschen weiter drin an. Ja. Der ist von, vielleicht kann ich es vorher noch sagen, Alice Brennan heißt die Band, gibt's glaube ich inzwischen nicht mehr. Hames Tucker oder so heißt das Album. Moment, jetzt geht's los. Ist das zu hören? Nehmen wir mal lauter. Nee. Johnny. Gehört? Ja, so ein lustiges Stück schon mal. Moment, wir müssen mal stumm drücken hier. Okay. So, ja. Ein bisschen Ween-Charakter, ja, oder? Zurück, gleich nochmal raus. Ja, das ist, ich, keine Ahnung, die waren irgendwann mal in Cottbus. Wann das war, kann ich mir sagen, vielleicht so 94, 95 oder so. Die haben irgendwie nochmal eine Band, ich habe nochmal im Internet gesucht, die heißt jetzt irgendwie Mosquito oder so. Ich weiß nicht, ob es die inzwischen vielleicht auch nicht mehr gibt, keine Ahnung. Das sind irgendwie so ganz illustre Gestalten, irgendwie was aus Ungarn waren da welche, aus Island, die haben alle möglichen Instrumente gespielt. Das ist ja auch eine schöne Kombination, oder? Ungarn und Isländer. Ja, also ganz viele, also wirklich quer Europa. Ich kann mir gut vorstellen, dass die extrem merkwürdige und unterhaltsame Musik zusammen machen. Ja, tun sie auch. Die haben auch irgend so einen komischen Nippelsong hier noch mit irgendwelchen Staring Nipples, so ganz komisch. Ja, weiß nicht. Der heißt, ach ja, genau. Ich weiß schon, ja. Mary Shelley Nipples. Robert, vielen Dank für deinen Anruf. Dann nehmen wir jetzt als allerletzten Uwe rein. Hallo. Und dann sind die 90er Jahre geklärt, oder? Guten Abend. Ja. Ja, drei Sachen habe ich. Also erstmal, der Siegeszug des Piercings. Jung und gepierst. Stimmt. Jung und gepierst. Ah, und dann natürlich Arschtattoos. Überhaupt Tätowierung in den 90ern, war in den 80ern hat sich schon angedeutet, aber in den 90ern hat jeder angefangen, jede Hausfrau sich zu tätowieren. Ja, und vor allen Dingen alle an der gleichen Stelle. Ja, auch das Schulterblatt ging hoch und so. Ja, Schulterblatt, aber nee, so kurz, so überm Hintern. Stimmt, da also auch immer. Also bauchfrei, wobei das ja fast eher jetzt wie so 2000er ist, aber bauchfrei und Tätowierung auf kurz überm Hintern, extrem sexy, finde ich. Aber wir werden eine Generation von Rentnerinnen haben, die alle Nierenprobleme haben und irgendwie hinten so verschrumpelte Zeichen. Aber da werden sich wirklich noch in 30 bis 50 Jahren Leute an die 90er erinnern, wo sich nämlich alle ein Tattoo gemacht haben. Und was mir noch einfällt, jeder Popel fährt eine Harley. Das ist auch erst in den 90ern aufgekommen. Das war früher mal ein ganz exklusiver Teil. Und heute, irgendwann in Mitte 90er kam das auf, dass... Das ist dann aber auch so ein Generationswechsel wahrscheinlich, oder? Das sind dann die, die zu viel Easy Rider geschaut haben, die dann das Geld hatten, sich als Zweitwagen noch eine Harley zu lassen. Ich dachte, das ist die Werbung, wo der Bankangestellte mit der Harley am Feierabend aus der Bank fährt und so die Dinger. Also das waren so Massenphänomene alles. Aber ich würde die Harley echt schon fast, also den Siegeszug so bei den so die Harley als Lösung für die Midlife-Crisis würde ich eigentlich schon echt in 80er ansetzen. Aber kann sein, dass wir da einfach... Aber mir jetzt in 90ern nicht so speziell aufgefallen. Aber wobei ist schon so, dass... Also ich kann es nachvollziehen, aber vorher habe ich nicht an Tankstellen rumgestanden, aber dass es einem schon passiert, dass er so eine grauhaarige Harley-Gang irgendwie da einreitet, oder? Ja, das ist schon erschütternd, aber schon wenn so die Helme abgenommen werden. Das war damals in den 70ern, 80ern, da war das so ein verschworenes Ding, da war das fast anrüchig, genau wie ein Tattoo-Studio. Harley, wer hatte denn Harley? Es gab ja nicht überall eine Harley-Vertretung. Der konnte Harleys besorgen, da gab es zwei, drei Werkstätten in Deutschland oder so. Ja. Und dann haben die hier expandiert nach der Wende. Hast du eine Harley eigentlich? Ah, nee. Nee, wenn ich das Geld hätte, würde ich mir lieber dafür, was weiß ich, würde ich mir lieber... ein schönes Familienauto, oder? Nee, würde ich mir lieber zwei Motorräder leisten, wenn überhaupt. Ah, ja. Und eine Straßenbahn, eine ältere, eine Triumph oder was weiß ich. Uwe, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, tschüssi. Tschüss. Dann machen wir Schluss jetzt hier. Ich habe gestern eine ganz neue Triumph gesehen. Dann verschiebe ich den Band vom Anrufbeantworter, wird dann nächste Mal. Das passiert nicht, oder? Doch, war jetzt bloß noch hier mit meinen beruflichen Verantwortungen zugange. Du sitzt ja hier als undisziplinierter Gast. Du kannst ja mal rumquatschen. Tatsächlich fühle ich mich ja hier richtig wohl. Also ja, als ist ja Gast. Schön. Das ist viel schöner, als wenn man selber mit dem Studio hier überhaupt nächste nicht mehr Mal, umgehen. Nächstes Mal wechseln wir die Seite. Dann setze ich mich da drüben hin und bin destruktiv und lass mir Komplimente machen. Nix. So, Johnny, haben wir jetzt die 90er Jahre haben wir jetzt erledigt, oder? Hast du noch einen letzten Satz zu den 90ern? Nee, das letzte Wort hast ja immer du. Ach so, ja, aber mir fällt jetzt irgendwie praktisch ohne Schwerter ein. Als letztes Wort... Ja, man kann aber schon davon ausgehen, dass wir die auch relativ erschöpfend hier behandelt haben, oder? Ich finde es alles klar. Würde ich mal sagen. Ja, oder? Insofern können wir uns jetzt, brauche ich jetzt bloß so sagen, danke, tschüss, schön, dass du hier warst. Dankeschön, tschüss. Fällt uns nicht doch noch irgendwie was... Mann, so letzte Worte, mehr Licht, oder? Nee, gibt's nicht irgendwie so ein Wort, was extrem 90er ist? was hatten wir vorhin, so diese, was hatten wir vorhin, da nicht für, aber es gibt doch bestimmt noch irgend so einen Ausdruck oder Satz, der... Ich weiß nicht, warte, nee. Man selber ja nicht gesagt hast. Hast du denn so, gibst du Sachen, die du ja nicht gesagt hast? Ja, der war ja nicht mehr in dem Alter. Das ist ja echt so die Phase 14 bis 20, finde ich, wo man so dann... Man muss ja jetzt erstmal Worte abgewöhnen. Welche gewöhnst du dir denn jetzt ab? 19 Jahre Worte im Alter. Ich werde dieses Jahr 40, da darf man nicht mehr geil sagen zu Sachen. Das ist doch peinlich. Also außer, es ist geil. Was sagst du denn? Dufte oder was? Knorke. Nee, da muss man andere Worte finden. Gut, andere Worte finden. Na, machen wir nächste Mal andere Worte. Pass auf, wenn du wirklich einen Abschluss willst, von wegen irgendwie, man wird alt. Hast du jetzt so eine köstliche Anekdote? Ich habe jetzt die köstliche Anekdote. Bei uns im Haus wohnt ein junger Mensch, unter 20 würde ich denken, der macht Hip-Hop. Also der rappt so laut, dass man es halt hören kann und scheinbar nicht so richtig schlecht. Also irgendwie, was man so hört, ist okay, der Beat stimmt und er macht mal Deutsch und so, aber man hört es halt nicht so richtig, wie man so durchs Haus hört. Und irgendwann treffe ich den auf dem Flur und denk so, würde mir wirklich gern mal genauer anhören, was der macht. Und sag so, ey, klingt immer so ganz nett, gib doch mal ein Tape irgendwie, würde ich gern mal reinhören. Guckt mich kurz an und sagt, kann es auch eine CD sein? Ach, da echt? Wusste ich bin richtig alt geworden, weil er dachte, was will dieser Typ von mir, ein Tape? Was will der, ein Tape? Die 90er Jahre sind over. Ja. Johnny, schön, dass du hier warst. Schick mal ein MP3 rüber. Genau. Tschüss. Wir machen Schluss. Hier jetzt weiter mit schrecklichen 90er Jahre. Oh Gott, schon der Anblick allein schon. Tschüss, tschüss. Wir hören uns nächste Woche wieder. Globig. We'll be right back.